Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Ich bin Dennis. Gustavo. Und ich bin der Dr. Rand. So, wir haben hier einen fantastischen Gast bei uns und unser heutiges Thema ist der Film The Red Pill. Oder nur Red Pill. Red Pill. Red Pill. Genau, einmal kurz zur Einleitung. Es war gedacht als ein Film über die Rape Culture, aber der hat sich dann sehr schnell entwickelt in Bezug auf, naja, die Men's Rights Activists oder die MRAs so genannt. Und die Macherin hat quasi diese Gruppe entdeckt und wollte sie erstmal, ich sag mal, eher bloßstellen und fragen, was das sein soll, aber ist dann immer weiter reingerutscht und hat gemerkt, hey, Männer haben auch Probleme. Oder wie hast du den Film gefunden, Dr. Rand? Ja, genau. Also ich habe mir den Film auch extra gestern nochmal dann in Ruhe angeschaut. Und ja, es ist vor allem sehr interessant, dass diese Dokumentarfilmerin ja wirklich als wirklich überzeugte Feministin in diese Sache reingegangen ist und nach gemerkt hat, dass diese ganzen Anliegen für Männerrechte ja doch irgendwo eine Basis haben, auch gerade in wirklich Daten und Fakten. Und das wurde ihr nach und nach immer mehr klar. Und das ist so ein bisschen auch ihre eigene Geschichte, die da erzählt wird, wie sie quasi diese Red Pill, also diese rote Pille, die ja quasi auch aus den Matrix-Filmen stammt, ja diese Analogie, kommt, wo sie die Welt mit anderen Augen sieht, nachdem sie erfahren hat, was denn eigentlich teilweise Männer für Probleme haben. Und sollen wir kurz dann noch die Struktur der Doku erläutern? Das heißt also, es ist so, dass es sich um eine Dokumentarfilmerin, also eine Dokumentationsproduzentin handelt aus den Vereinigten Staaten, die eigentlich zur Feministin geworden ist, weil sie in den USA als junge Schauspielerin anfangs immer wieder mit Sexismus konfrontiert worden ist, wenn sie sich auf Jobsuche beging. Vor allem, weil es hat sehr viel mit ihrem Aussehen zu tun gehabt, denn sie war recht attraktiv. Oder ist es immer noch? Ich meine, es ist jetzt kaum Zeit vergangen. Okay. Und deswegen bekam sie halt immer diese typischen Rollen, wie nennt man es, auf Englisch ist Pigeonholing oder Typecasting. Dass man halt immer dieses Blondchen gespielt hat. Und das ging halt natürlich gegen den Strich und man merkt, ey, irgendwie stimmt da was nicht. Und so beschloss sie dann, sich mit Dokumentation zu beschäftigen, selbst diese Dokumentation zu scripten und dann auch zu produzieren. Und sie wollte dann eigentlich zum Thema Feminismus etwas kreieren. Letztlich stieß sie dann bei ihrer Recherche auf eine Website einer Organisation, einer nordamerikanischen Organisation für Männerrechte. Und sie ging dann allein vom Inhalt der Website davon aus, dass es sich nur um einige Spinner handelt oder einige Machos. Beschloss dann persönlich, einige Vertreter der Organisation zu treffen. Soweit ich mich erinnere, war das dann der erste Treffpunkt, war dann in Kanada, soweit ich mich erinnere, bei einer Demo. Und ihr fiel als erstes auf, es gab diese Rally, das heißt also wie es in Nordamerika und auch in Großbritannien üblich ist, man trifft sich auf einem öffentlichen Platz mit einer Interessensgruppe und legt los mit Rednerpult und so weiter und so fort zu einem bestimmten Thema. Und das waren insgesamt 20 dieser Männer, die für Männerrechte eintreten und eine Gegendemo von 5-mal so vielen Menschen, die sie niederbrüllten. Und da fiel ihr erstmalig auf, dass etwas nicht stimmt. Das heißt, dass es vielleicht doch nicht keine Spinner sind, denn sie war eine der wenigen, die tatsächlich diesen Männern zuhörte. Und sie fing dann an, persönlich nach und nach dann die einzelnen Männer dann auch zu treffen, zu interviewen. Und ihr fiel auch unheimlich viel Leid auf. Das heißt, diese Männer tatsächlich, dass es keine Spinner waren, sondern dass sie tatsächlich sehr ernste Anliegen hatten. Und dass es tatsächlich auch ein Problem mit Männerrechten gibt. Das heißt, dass sich der Feminismus, diese zweite und dritte Welle des Feminismus, sich dahingehend so auswirken, dass die Männer tatsächlich in vielen Aspekten des gesellschaftlichen Zusammenlebens benachteiligt sind. Sowohl im Familienrecht als auch sie sind überproportional auch vertreten bei sehr gefährlichen Jobs. Es sterben bedeutend viel mehr Männer als Frauen, so die Statistiken, die auch in der Dokumentation gezeigt werden, bei gefährlichen Berufen. Sie sind überproportional vertreten auch bei unterbezahlten Berufen oder schlecht bezahlten Berufen. Nach und nach arbeitet sie dann auch all diese Punkte ab und setzt als Gegenpol dann auch Interviews, die sie dann mit der Gegenseite führte. Also mit einem Professor oder zwei Professoren für Gender Studies, die natürlich davon leben zu sagen, dass ist, dass all diese ganzen Bewegungen für Männerrechte Blödsinn sind, auch mit Feministinnen und so weiter und so fort. Und sie kommt dann letztlich zum Fazit, dass diese Männerrechte tatsächlich zu beanstanden sind. Dass es tatsächlich auch in vielen Facetten des alltäglichen Lebens, des Berufslebens, des gesellschaftlichen Zusammenwirkens, es Defizite gibt zulasten der Männer. Und vielleicht kommen wir dann auch zum ersten Schwerpunkt der Doku. Entschuldigung, Gustavo, ja? Darf ich dir kurz unterbrechen? Haben wir eine Möglichkeit, vielleicht den Trailer vom Film zu zeigen? Dennis, gibt es eine technische Möglichkeit? Ich kann meinen Bildschirm teilen und dann kurz meine Kopfhörer auspluggen. Aha. Warte kurz. So, the red pill. So, wartet kurz. Dann werde ich das eben einrichten. Bildschirmfreigabe. Da ist er. So. Bitte schön. Genau, und jetzt sagt keiner was, sonst funktioniert nicht. So. One in three American women and equal rights for women in the United have been found guilty of raping a West Virginia teenager. Misogynist rantings would be at home in the far-reaching internet subculture widely described as the men's rights movement. Declaring the month of October to be Bash a Violent I decided to go where no feminist has gone before and meet these men's rights activists. Men and boys are in crisis and they need your support because they are human beings too. And you will not shame anybody here into silence about it anymore. Every society survived based on its ability to train its sons to be disposable. The U.S. government does not want to send you to die. They'd rather send me to die. 93% of workplace fatalities are men. 4 of 5 suicides. The family court system truly is biased against men. I mean, there's just no question about it. How can anybody not be angered by it? But if you start to talk about those issues, people get hostile. White men, white women, and we're f***ing dumb. We're somehow disempowered because we're white men. Maybe it's just because you're pathetic. The paradigm that most people live by. Men have all the power, women don't make the same money for the same work. That is feminist training. Flexibility in roles is where we should be all headed. So where do the men's movement and feminism disagree? Is the men's rights movement the gender version of the white nationalism? The men's rights movement is part of that. Grandfather's generation probably had it. Well, you know, grow up. She told her friend she's going to trick him into fathering the child. I called a bunch of domestic violence shelters. Every place that we don't help men. When I reported my domestic assault, I did not bring up the fact that I was sexually assaulted. There was no way he was going to believe that I was going to be a victim of sexual assault. Although evil's the world's from patriarchy, but we're the ones dying, and we die for you guys. I don't know where I'm headed, what I believe. This is not flattering to men. Talk about men's vulnerabilities. We're not blaming men. We just named everything bad after them. I think I agree with everything you said, but there's still some kind of unsettling doubt. So, ich glaube, jetzt hat man ein bisschen besseren Überblick. Zumindest, wie es visuell aussieht. Ich denke aber auch, dass man heutzutage die Metapher von Red Pill nicht mehr erläutern muss, also aus dem Film Matrix. Das heißt also, diese Feministin erlebt diese rote Pille durch diese Vertreter, also diese Befürworter für stärkere Männerrechte. Sie wird dann mit der Realität konfrontiert. Männer sind oft benachteiligt. Das heißt, wenn ihr wollt, kämen wir dann auch zum ersten Schwerpunkt der Doku. Und das ist wahrscheinlich auch so der wichtigste Punkt, wahrscheinlich nämlich diese These sowohl der Soziologen und der Männerrechtler, die befragt werden, als auch vielleicht der biologische Aspekt der Entbehrlichkeit von uns Männern. Ja, das ist so diese Hauptthese, die als erstes auftritt, dass Männer kulturell dazu erzogen werden, entbehrlich zu sein, als Beschützer, das Leben opfernd. Nach wie vor zum Beispiel diese Überbleibsel dieser Tradition sich dahingehend manifestieren, zum Beispiel, dass wenn ein Flugzeug sozusagen in einer Krise ist, also da faktisch am Absturz oder beim Untergang eines Schiffes, als letztes die Männer sozusagen ihr Leben retten dürfen. Alle anderen Menschen, sei es eines anderen Geschlechts bzw. einer anderen Altersstufe, zum Beispiel Kinder, werden dann dahingehend als schützenswerter empfunden. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Kriegsopfer. 98%, da werden auch in der Dokumentation Statistiken angezeigt, ausgehend vom Vietnamkrieg, also ab dem Zeitpunkt beginnt dann auch nach und nach dann auch die Zeit der Berufsarmee in den Vereinigten Staaten, in der auch verstärkt Frauen eine militärische Laufbahn einschlagen. Aber es ist nach wie vor so, dass zwischen 98% und 99% aller Kriege, die die USA bis zum heutigen Tag seit dem Vietnamkrieg geführt haben, 98% bis 99% der Todesfälle oder der gefallenen Soldaten Männer sind. Auch 90% oder über 90% der Personen, die bei Berufsunfällen sterben. Auch, dass Männer überproportional vertreten sind in Berufen, die als schlecht angesehen gelten in der Gesellschaft, beziehungsweise auch schlecht bezahlt werden. Das heißt also, wie seht ihr das? Wie wollt ihr ansetzen? Welche Facette dieser Benachteiligung würdet ihr als erstes jetzt besprechen wollen? Also die Frage ist, ob man vielleicht wirklich gleich auf diese biologischen Ursachen vielleicht mal eingeht, um so einen Rahmen zu schaffen. Das mache ich bei diesen Diskussionen eigentlich immer ganz gerne. Denn wenn man über solche Themen spricht und vor allem auch aus so einer soziologischen Perspektive rangeht, dann fehlt mir persönlich eben oft auch dieser biologische Rahmen, den wir ja quasi immer haben. Mhm. Und in der Doku wird ja auch ein Satz gesagt, ich weiß nicht, ob es von diesem Mathematikprofessor oder wie auch immer ist, der da interviewt wird. Ich glaube, er sagt, dass früher vor allem Frauen für die Reproduktion verantwortlich waren und Männer für die Produktion verantwortlich waren. Also das einmal die Nachkommen quasi zu erziehen, also zuerst mal die Kinder zu bekommen und zu erziehen für die Frauen und die Nahrung zu beschaffen, zum Beispiel die Ressourcen zu beschaffen, war die Aufgabe der Männer. Das war eine klassische Arbeitsteilung. Und ich fand, das war eigentlich eine sehr schöne Zusammenfassung von dem, was das Problem da oftmals ist. Denn man darf immer nicht vergessen, dass es grundlegende Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und in der Biologie wird das Ganze ja ganz simpel so unterteilt. Frauen oder weibliche Mitglieder der Spezies sind die, die die Eizellen austragen oder beinhalten. Und die männlichen sind die, die die Spermien tragen. Also die Spermien auch dann verteilen entsprechend. Und das Problem bei dieser Aufteilung ist, dass Frauen immer das größere Elterninvestment haben. So wird es in der Biologie genannt. Das heißt, wenn das Ei befruchtet ist, dann ist die Frau verantwortlich dafür oder damit quasi belastet, dass sie das Kind nun entsprechend austragen muss. Und das ist ein höheres Energieinvestment als beim Mann, der einfach entsprechend nach der Befruchtung theoretisch einfach gehen kann. Das heißt, in der Hinsicht ist immer die Frau das quasi der Flaschenhals der Reproduktion. Also es kann immer nur so viel Nachkommen geben, wie entsprechend auch Frauen da sind und Frauen eben Kinder austragen können, während rein theoretisch ein Mann oder wenige Männer ausreichen würden, um sehr, sehr viele Nachkommen zu zeugen. Und das ist so eine der Ausgangslagen, von der aus sich auch viele soziale und kulturelle Aspekte erklären lassen, warum es zum Beispiel für eine Population sinnvoller ist, Frauen zu schützen und zu beschützen, dass sie die Kinder eben bekommen können, wäre das nicht ganz so schlimm, wenn eben ein gewisser Teil der Männer bei schweren Arbeiten, bei der Beschaffung von Nahrung im Krieg stirbt, weil auch wenige Männer ausreichen würden, um trotzdem weiterhin Nachkommen zu zeugen. Und das ist so eine Ausgangsposition, von der man sehr, sehr viel erklären kann, warum sich so kulturelle Normen entwickelt haben, wo es einfach anerkannter ist zu sagen, ja, wir schicken jetzt entsprechend Männer in die Kriege und schicken nicht unsere Frauen. Vielleicht gab es irgendwann mal Gruppen von Menschen, die das genau andersrum gemacht haben, aber die haben dann wahrscheinlich die Zeiten nicht überdauert, weil es offenbar im Sinne der Evolution effektiver war zu sagen, wir müssen unsere Frauen schützen und die Männer müssen eben diese gefährlichen Arbeiten übernehmen. Das war wohl die bessere Strategie, als es andersrum zu machen. Und entsprechend sehen wir jetzt die Ergebnisse von so einem Prozess über viele, viele Jahrtausende. Das wäre so ein biologischer Einstieg in diese ganze Frage, warum sind Männer entbehrlicher als Frauen? Dr. Rand, können wir dich Doc nennen? Es gehört klar, kein Problem. Okay. Es ist so, dass das ist auch wichtig, weil auch oft bei den Männerrechtlern das Thema Lebenserwartung ein Thema ist, beziehungsweise ein Hauptargument dafür, dass eine Lebensqualität oder eine gesundheitliche Fürsorge nicht so stark gegeben ist bei Männern im Vergleich zu Frauen. Was auffällt, ist, dass selbst in Industrieländern, wenn man sich die Statistiken anschaut, im Schnitt Männer, ob hier in Deutschland, also Westeuropa oder Nordamerika, Japan, Männer trotzdem, trotz einer sehr guten Gesundheitsversorgung, im Schnitt 3 bis 5 Jahre weniger leben als Frauen. Und jetzt ist die Frage, ist es ein Beleg dafür, dass die Lebensqualität von Männern schlechter ist oder die Lebensumstände oder die Arbeitsbedingungen, oder ist es auch biologisch erklärbar? Das ist ein ziemlich großes Fass, was du da jetzt aufgemacht hast. Ist sehr schwer zu beantworten. Nein, nein, kein Problem. Ich finde das interessant auf jeden Fall. Aber es ist, glaube ich, sehr schwierig, das jetzt so auseinanderzunehmen. Also es gibt natürlich also Hinweise, Hypothesen darauf, dass eben auch aufgrund der Tatsache, dass Frauen quasi wichtiger sind für den Fortbestand der Spezies, dass da auch eine Selektion stattgefunden hat, dass Frauen länger leben können, robuster sind in Bezug auf Gesundheit. Da gibt es ja auch Überlegungen, dass zum Beispiel ein interessantes Beispiel ist, dass Frauen zum Beispiel auch, wohl, wenn man sich Studien anguckt, dass die einen feineren Geschmackssinn im Durchschnitt haben, was daran liegt, dass sie zum Beispiel Giftstoffe eher erkennen müssen. Das heißt, wenn bittere Stoffe werden von Frauen eher erkannt, einfach weil während der Schwangerschaft ist es gefährlicher, sie müssen da eher darauf achten, eben keine Giftstoffe zu sich zu nehmen, während das bei Männern nicht so ein Problem ist. Männer müssen quasi, können dann eher sagen, okay, ich esse jetzt irgendwas, auch wenn es vielleicht nicht ganz so super gesund ist, aber ich brauche die Energie, ist in dem Fall wichtiger. Also es gibt so verschiedene Aspekte, wo man da hingucken kann, wo das vielleicht eine Auswirkung hat. Das Problem ist immer bei jeglicher Selektion im Zusammenhang mit Evolution, dass die Selektion in der Regel nur so weit wirkt, wie bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Nachkommen gezeugt wird. Und das passiert in der Regel recht früh im Leben. Also klar, die Zeiten, in denen jetzt Frauen und Männer eben Kinder bekommen, verschiebt sich immer weiter in unserer industriellen Gesellschaft. Aber früher war es üblich schon, sobald die Fruchtbarkeit quasi erreicht war, dass dann auch schon Nachkommen gezeugt wurden. Das heißt, ab diesem Punkt hört im Prinzip diese Selektion schon auf, weil alles, was danach passiert, ist im Prinzip nicht mehr relevant. Da gibt es auch weitere Theorien, wo gesagt wird, ja, wenn die Eltern natürlich länger überleben, dann können sie länger für den Nachwuchs sorgen und so weiter. Da gibt es so nachgeschaltete Prozesse noch, die da reinspielen. Aber gerade im hohen Alter, so in Bezug auf so 60, 70 Jahre, da würde ich immer eher vorsichtig sein, noch davon zu reden, dass es wirklich eine sehr starke biologische Komponente hat, weil die Selektion findet eher sehr früh im Leben statt. Ich würde da fast vermuten, dass da eher dieser kulturelle Aspekt eine größere Rolle spielt, dass man eben sagt, okay, man muss sich mehr darum kümmern, dass Frauen möglichst lange gesund bleiben, während es bei Männern nicht ganz so relevant ist. Und da gibt es eben viele Aspekte, die da reinspielen können. Und da ist auch mal die Frage, wie wird denn jetzt zum Beispiel Lebenserwartung berechnet? Wenn man jetzt zum Beispiel sich nur anguckt, das Durchschnittssterbealter quasi, also zu welchem Zeitpunkt sterben Männer und zu welchem Zeitpunkt sterben Frauen, wird dieser Wert natürlich schon verzerrt, wenn mehr Männer in gefährlichen Jobs arbeiten und entsprechend früher sterben. Und genauso ist es zum Beispiel auch, dass, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass männliche Säuglinge auch eine höhere Sterblichkeitsrate haben als weibliche Säuglinge. Das heißt, diese Werte haben auf jeden Fall auch einen Einfluss darauf, wie dann dieser Enddurchschnittswert zum Beispiel aussieht. Also da gibt es verschiedene Sachen, die da quasi reinspielen würden. Du sprichst ein sehr interessantes Thema an, nämlich, dass weltweit ist es so, dass in Gesellschaften, in denen das Gesundheitssystem für gewöhnlich allen zugänglich ist, beziehungsweise auch gut ausgestattet ist, mit Personal und entsprechenden Ressourcen, dass es bei den Neugeborenen es etwa ein Verhältnis gibt bei, durch die Reduktion der Kindersterblichkeit, gibt es einen Männerüberschuss oder einen Überschuss an Jungs. Das heißt immer, mir fällt auf, immer so ein Verhältnis 100 neugeborene Mädchen zu 105, als ob die Natur schon faktisch in einer Population das so einkalkuliert, dass mehr Jungs geboren werden, weil sie auch bei im ersten Lebensjahr eher sterben. Gibt es da vielleicht einen biologischen Ansatzpunkt? Denn da greift dieses Argument des Arbeitslebens oder der Sozialisation ja noch nicht richtig, denke ich. Ja, das kann auf jeden Fall einen Einfluss haben. Da habe ich jetzt keine Studien konkret parat, aber das ist mir auch bekannt, dass leicht mehr Männer geboren werden. Und die Überlegungen sind tatsächlich, dass eben aufgrund des Y-Chromosoms, was ja oftmals als so ein defektes X-Chromosom bezeichnet wird, hat auch deutlich weniger Gene, dass wenn da ein Fehler passiert auf dem Y-Chromosom, es entsprechend nicht ausgeglichen werden kann. Bei Frauen ist es ja so, wir haben zwei X-Chromosome, die im Prinzip die gleichen Geninformationen beinhalten. Also soll es zu einem Fehler kommen, bei einem X-Chromosom kann das andere Chromosom das ausbaden quasi, also wieder beheben. Bei Männern ist das nicht der Fall. Wenn da ein Fehler zum Beispiel auf dem X-Chromosom stattfindet, weil eine Störung bei der Meiose passiert ist, zum Beispiel irgendeine Genmutation, kann das nicht über das Y-Chromosom ausgeglichen werden, also die Chance höher, dass dann entsprechend ein tödlicher Fehler entstanden ist. Und es kann auf jeden Fall einen Effekt haben, dass eben über sehr lange Zeit eine Selektion stattgefunden hat, dass wir nicht eine genaue 50-50-Verteilung haben, ob Mädchen und Jungen, sondern dass da leicht ein Überschuss bei Männern ist. Wirklich schon aufgrund der Tatsache, dass eben eine höhere Sterblichkeit da ist. Also das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Und auch ein interessanter Aspekt ist, dass also wenn wir jetzt unsere eigene Spezies ein wenig verlassen und auch andere Gattungen, Tiergattungen uns genauer anschauen, in Bezug auch auf die Lebensspanne, sind wir Hominiden nicht die einzigen, bei denen die Männer früher sterben im Schnitt. Kann es sein, also es gibt dann auch andere, also Spinnenarten, Insektenarten, auch andere Säugetiere, bei denen auch diese Diskrepanz existiert zwischen weiblichen Organismus und männlichen Organismus? Oder gibt es da das vielleicht auch in Anführungszeichen so? Weil ich meine, du siehst ja, worauf ich hinaus will. Ich bin immer noch nicht sicher, ob die Biologie, ob die Evolution uns dahingehend so kreiert hat, dass wir als Männer, als männlicher Organismus eher sterben, oder ob die soziale Aspekt tatsächlich eine größere Rolle spielt, weil jetzt ausgehend zum Beispiel von anderen Spezies, ist es auch so, dass der männliche Organismus früher stirbt oder liege ich da falsch? Wie gesagt, es hat sehr, sehr viele Faktoren. Also ich würde jetzt aber nur bei den Säugetieren bleiben. Also sobald wir das Reich der Säugetiere verlassen, haben wir auch wieder andere Chromosomen, andere, also sehr deutliche Unterschiede, wo es jetzt auch schwierig ist, da Parallelen zu ziehen. Aber gerade bei Säugetieren würde ich das definitiv so sagen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die männlichen Teilnehmer der Spezies auf jeden Fall eine höhere Sterblichkeit haben, eben aus verschiedenen Gründen. Zum einen, dass eben diese beiden Geschlechtschromosomen unterschiedlich sind, das hatten wir eben schon. Und der andere Punkt ist auch, was viel angeführt wird, ist eben das Testosteron. Testosteron hat viele Vorteile natürlich, gerade was Körperkraft anbelangt und so weiter. Aber es wird eben auch oft verantwortlich dafür gemacht, dass eben einmal zum Beispiel allein schon nur sowas wie Risikobereitschaft, was auch nachgewiesen ist, dass Testosteronlevel sehr stark korrelieren mit einer erhöhten Risikobereitschaft. Und das hat natürlich dazu geführt, dass eben die männlichen Teilnehmer der Spezies Dinge machen, die wahrscheinlich eher gefährlich sind für die eigene Gesundheit. Das sieht man ja auch sehr oft bei uns, dass eben gerade ein Beispiel sind einfach nur die Unfallsraten, Autounfälle bei jungen männlichen Erwachsenen. Das ist auch so ein Imponiergehabe, was da entsteht, wo man sagt, okay, es ist eine Risikobereitschaft, die da ist, vermutlich auch, um das andere Geschlecht zu imponieren, um so ein bisschen zu zeigen, hier, ich bin der coole Hengst so ungefähr, was dann letztlich dazu führt, dass diese Unfälle auch häufiger passieren. Das sind sehr viele Faktoren, die da reinspielen, dass eben viel häufiger die männlichen Teilnehmer aus dem Genpool quasi ausscheiden. Und das fängt eben bei den Genen an, geht über die Geschlechtshormone und geht auch dann über die Erwartungen hinweg, was erwartet wird, dass eben ein Mann in dem Fall erfolgreicher sein muss. Und das kann man eben in gewisser Weise auch bei bestimmten anderen Spezies, also bei Primaten, sehr gut sehen. Da ist es eine ähnliche Sache, dass allein schon das Auswahlverhalten von Weibchen bestimmt letztendlich auch das Verhalten der Männchen. Also in Spezies, wo die Weibchen sehr, sehr wählerisch mit ihren Sexualpartnern sind, müssen die Männchen viel mehr Risiken eingehen, um sich quasi als erfolgreicher und guter Sexualpartner darzustellen. Da kommt es häufiger zu Kämpfen zwischen Männern, also es ist dieses Konkurrenz- und Dominanzverhalten, was auch dann eben zu Verletzungen führen kann, wo dann eben die auch tödlich enden können zum Beispiel. Also das hat eine sehr, sehr lange Kette von verschiedenen Faktoren, die dazu führen kann, dass eben Männer viel häufiger sterben oder einfach Wunden bekommen, wie auch immer, durch Verhaltensweisen, durch Kämpfe, die dazu führen, dass sie eben früher sterben. Du hast auch indirekt etwas erwähnt, zum Beispiel, das ist auch interessant, dieses Harem-Dasein. Es gibt ja auch unter den Säugern auch, und das macht vielleicht auch viele männliche Organismen in der Spezies auch total überflüssig. Wenn zum Beispiel die Löwen sind so ein Fall, ein männlicher Löwe lebt in einem Harem und er ist der einzige Begatter sozusagen. Und es gibt viele männliche Individuen der Population, die sich einfach nicht fortpflanzen können. Die sind vollkommen überflüssig. Mhm. Das heißt, es kommt dann wirklich dann auch, so wie du es anfangs erwähnt hast, nur darauf an, also man braucht nur sehr wenige männliche Organismen, um die Population aufrechtzuerhalten. Man braucht aber viele weibliche. Genau. Und wie ist es mit den Menschen in Bezug auf Harem? Weil es wird immer so als Machismo verstanden, es gibt viele Kulturen mit den Harem. Ja. Aber ist es vielleicht vergleichbar, auch sagen wir mal, mit einer Spezies wie den Löwen? Das heißt also, dass es viele junge Männer überflüssig macht? Ja, da muss ich es ein bisschen ausholen, weil bei den Spezies ist es so, gerade bei Säugetieren, man spricht immer von R- und von K-Strategien. Das sind so verschiedene Fortpflanzungsstrategien, die entsprechend bezeichnet werden. Mit diesen beiden Buchstaben, und wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind die R-Strategen-Spezies, die sehr, sehr, sehr viele Nachkommen zeugen, wobei eine hohe Sterblichkeit besteht, aber eben durch diese Menge eben trotzdem sehr viel Nachwuchs noch am Leben erhalten werden kann. Und die K-Strategen, wo wir ein bisschen mehr hintendieren, sind auch sowas wie Elefanten zum Beispiel, die eben nur sehr wenige Nachkommen zeugen, wo eine sehr lange Austragezeit ist und wo die Eltern sich auch sehr lange kümmern müssen, bis das Kind quasi, der Nachwuchs entsprechend selbstständig ist und alleine überleben kann. Und wir Menschen sind da so ein bisschen dazwischen, nicht ganz mehr auf dieser K-Strategen-Seite, aber schon dazwischen. Also es gibt auf jeden Fall Hinweise darauf, dass gerade in dieser im Neolithikum, das war die Zeit, wo diese Jäger- und Sammlerpopulationen gewechselt haben auf... also nicht zum Sea Grant. Es waren tatsächlich Jäger und Sammler und die haben sich dann entsprechend zu Farmern letztendlich weiterentwickelt, oder die Agrikultur hat quasi angefangen. Und da gibt es, wenn man sich die Genzusammensetzung anguckt, das kann man machen, verschiedene Methoden, man kann quasi zurückverfolgen, wie so dieses Verhältnis von männlichen und weiblichen Genen in der Population war, dann gibt es so einen riesigen, starken Einbruch, genau zu dem Zeitpunkt, wo man feststellen kann, dass dieser Wechsel stattgefunden hat. Und zwar war es dann so, dass für jeden Mann, der sich fortgepflanzt hat, 17 Frauen sich fortgepflanzt haben. Das heißt, man geht davon aus, dass es wenige Männer gab, die viel Land, viel Ressourcen anhäufen konnten, entsprechend viel Unterstützung, viel Ressourcen verteilen konnten und Frauen entsprechend dann als ein Harem halten konnten. Das heißt, sie hatten quasi die Macht, die Produktionsmittel in der Hand und konnten entsprechend sich so eine Art Harem leisten. Also es waren diese Polygynie, heißt es dann, glaube ich, also die Vielweiberei. Das heißt, ein Mann und sehr viele Frauen. Und das lag ausschließlich daran, dass es eben dieses Konkurrenzverhalten gab. Wer war in der Lage, Ressourcen anzuhäufen und zu verteilen? Und die restlichen Männer, die nicht in der Lage waren, wurden komplett ausgeschlossen aus diesem Fortpflanzungsprozess. Also sie sind einfach wirklich rausgefallen aus dem Ganzen. Und da gibt es auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Unterschied, den man entsprechend auch zurückverfolgen kann, zu diesem Zeitpunkt, wo eben diese Akkumulation von Ressourcen stattgefunden hat. Heutzutage ist es eben ein bisschen anders, weil wir natürlich eine viel größere Ressourcenmenge für alle haben, durch die Industrialisierung und so weiter. Das heißt, dieser Effekt ist jetzt nicht mehr so relevant heutzutage, aber diese Sachen findet man immer noch. Also dass auf jeden Fall Frauen vor allem auch sehr, sehr, also es gibt sehr häufig den Fall, dass eben Affären stattfinden, und die entsprechenden Kuckuckskinder kennt man ja auch, dass sowas immer noch in uns drin ist, zu sagen, okay, es ist irgendwie besser, doch viele Nachkommen zu zeugen, obwohl es vielleicht eigentlich besser wäre, in so einer monogamen Beziehung zum Beispiel weiterzuleben. Aber diesen Zwist zwischen diesen beiden Möglichkeiten, also ein Mann und viele Frauen und vielleicht doch lieber eine monogame Beziehung, die haben wir auch heute immer noch und das findet man entsprechend immer wieder. Okay, was hältst du davon? Gehen wir dann zur Doku über? Ja, sehr gerne. Also zu Red Pill, ja, zur Matrix. Ja, genau, also das, was du gerade gesagt hast, Doc, in Bezug auf, das hat auch der, ich glaube, das war der Mathematiker, ich bin nicht sicher, wo gesagt hat, dass Männer dazu erzogen werden, disposable, das heißt, entbehrlich zu sein. Das passt ja tatsächlich in das, was du gerade biologisch eingeordnet hast. Mhm. Oder sehe ich das falsch? Ja. Das passt auf jeden Fall da rein, denn das kann, wie gesagt, dass es eine Grundlage existiert, wo es einfach evolutiv effektiver ist, zu sagen, wir müssen uns entscheiden, schicken wir die Frauen oder die Männer zu den gefährlichen Arbeiten oder in den Krieg, zu sagen, okay, für eine Gruppe ist es sinnvoller, es für Männer zu machen, da wenige Männer ausreichen. Und auf dieser Basis haben sich entsprechend dann Gesellschaften entwickelt, die das übernommen haben, ihre Werte und ihre kulturellen Normen, wo dann einfach anerkannt ist und auch entsprechend Erziehungsmethoden angewandt werden, um Männer darauf vorzubereiten, dass sie irgendwann an den Punkt kommen müssen, wo sie ihr Leben für ihre Gruppe oder eben für ihre Frauen in dem Fall aufgeben müssen. Ja, aber ich meine, die Gesellschaft, wir haben uns ja weiterentwickelt. Wir haben ja das momentane Jahr. Und eigentlich, und ich meine, die Gleichberechtigung ist das, was wir alle anstreben. Wieso ist das in dieser Form nicht eingetreten? Also glaubst du, ist es tatsächlich so, dass Frauen gemerkt haben, hey, wir haben es eigentlich momentan eigentlich recht bequem. Also wir haben quasi das erreicht, was wir haben wollen und weiter wollten wir nicht, weil dann wird es unbequem. Oder ist es einfach nur, weil die sozialen Rollen immer noch mit dem biologischen zusammenhängen? Ich würde immer versuchen zu argumentieren, dass dieser Zusammenhang immer noch da ist. Also man darf nicht unterschätzen, dass so Evolutionsvorgänge wirklich über Jahrhunderte, Jahrtausende stattfinden. Und wenn man jetzt bedenkt, seit vielleicht 100 Jahren oder so sind wir an dem Punkt, wo wirklich ein Fortschritt auch kulturell so stattfindet, dass man sagt, okay, das Individuum hat auch entsprechend Freiheiten und diese Rechte müssen anerkannt werden und da wollen wir eine Gleichheit erreichen. Das war sehr lange Zeit überhaupt nie Thema und es ist auch interessant, dass erst im Zuge dieser Industrialisierung und der Möglichkeit, wirklich genügend Ressourcen für jeden bereitzustellen, dass man überhaupt über diese individuellen Freiheiten nachdenken kann. Und ich glaube, dass da eben keine gleichberechtigte Entwicklung stattgefunden hat, weil, ja, was ist die Frage? Warum hat das nicht stattgefunden? Ich denke, dass diese Rollen nicht für Männer entsprechend geändert wurden, es vielleicht keine Bewegung gab, wie es für Frauen stattgefunden hat und das auch lange Zeit einfach auch nicht anerkannt wurde. Das ist ja auch ein anderer Punkt, dass eben schon länger, seit den 70er Jahren, wird ja auch in der Doku gesagt, dass schon versucht wird, eine Männerrechtsbewegung letztendlich von dem, Will Ferrell, dass er versucht hat, aufzubauen und es wurde immer quasi unterdrückt letztendlich. Also es wurde auch gesagt, okay, Männer brauchen das nicht. Männer müssen letztendlich dafür sorgen, dass die Produktion weiter stattfindet und man kann jetzt nicht den gleichen, die gleichen Rechte oder die gleichen Fokus darauf legen, wie auf Frauen in dem Fall vermutlich, das wäre jetzt eine Spekulation von mir, weil immer noch in uns biologisch drin ist, wir müssen Frauen mehr beschützen. Für Frauen ist es wichtiger, weil Frauen relevant sind für fürs Bestehen der Gesellschaft, der Spezies. Das heißt, da legen wir einfach natürlich schon so instinktiv einen größeren Fokus drauf, während wir bei Männern, die über ihre Probleme reden, die auf ihre Nachteile hinweisen wollen, die dann eher ja sogar teilweise wütend werden oder einfach das nicht verstehen können, warum sich diese Person dann aufregt. Ja gut, aber du hast jetzt wieder einen sehr interessanten Punkt angesprochen im Sinne von, dass quasi man hat seit den 70er Jahren versucht, eine Männerrechtsbewegung aufzubauen. Das Ganze hat nicht geklappt und ich finde, das sehen wir auch jetzt, wenn wir die Reaktion auf den Film sehen. Denn es gab ohne Ende, ich glaube weltweit, ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, gab es weltweit Proteste gegen die Ausstrahlung dieses Films in einem Kino. Ich glaube in Australien, habe ich gehört, gab es viele Demonstrationen. In Kanada auch. Ja. Genau, und das sind so Sachen, wo ich mir denke, ist das Ignoranz oder ist das Angst? Ich meine, sie wussten nicht, was in dem Film passiert. Sie haben nur den Trailer gesehen und der Trailer, seien wir ehrlich, der Trailer war ziemlich harmlos. Unabhängig von der dramatischen Musik und bla bla bla. Wir haben nette Weihnachtsmann-Onkels gesehen, die über Sachen reden. Völlig simpel. Also ich habe da keine ich sag mal so Reddit Red Pill-Leute gesehen. Also ich würde nicht sagen, dass es Ignoranz ist. Da so wohlwollend würde ich da nicht rangehen. Vielleicht einige Leute, die wirklich das nicht gesehen haben, die so ein bisschen nach diesem Gruppendenken gehen und sagen, okay, wir müssen uns dagegen wehren oder dagegen vorgehen, weil uns gesagt wird, dass es irgendwie böse Faschisten sind oder Hassgruppen sind oder wie auch immer. Aber ich glaube, die Entscheider letztendlich, die Vordenker, gerade aus dem feministischen Bereich, sehen es als eine Form von Bedrohung und zwar auch als ein Verlust der Deutungshoheit. Und das wurde auch in der Doku angesprochen, wo es um das Thema der häuslichen Gewalt ging. Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber da ging es auch darum, dass der Dr. Michael Kimmel, glaube ich, gefragt wurde und da ging es darum, die Verhältnismäßigkeiten von wie häufig werden Frauen aggressiv, wie häufig werden Männer aggressiv in der Beziehung und die Zahlen, wenn man sie sich anschaut, die sind sehr, sehr ähnlich. Sie sind nicht ganz Parität, aber sehr ähnlich und wie er dann sagte, wenn es wirklich so wäre, also er sagt dann schon so, ja, er glaubt das eigentlich nicht, aber machen diese Zahlen würden stimmen, dann wäre es ja kein gegendertes Problem mehr. Dann wäre es kein Problem mehr, was nur Frauen betrifft. Dann hätte man eben keinen Grund mehr zu sagen, wir brauchen den Feminismus unbedingt dafür, was ja letztendlich den Kampf für Frauenrechte vor allem ursprünglich war, sondern man müsste generell gegen Gewalt vorgehen. Und das wäre natürlich ein Verlust der Deutungshoheit von den Leuten, die entsprechend da Entscheidungen treffen. Ich glaube, das soll verhindert werden. Es soll weiter als ein gegendertes Problem spezifisch für Frauen und Mädchen gesehen werden, um da ja, die Macht, die Zügel in den Händen weiterzuhalten zu können und nicht Macht abgeben zu müssen an andere Akteure, die jetzt auch da mitspielen wollen. Okay, ich formuliere mal die nächste Frage recht vorsichtig. Glaubst du, Ihre Besorgnis ist valide? Im Sinne von, haben Sie wirklich Angst, die Zügel zu verlieren oder eine Angst vor der Regression, dass Sie sagen, dass die quasi die Gleichberechtigung, die erreicht wurde, dass sie retardiert? Ja, das ist eine gute Frage. Meine Perspektive ist da schon eher darauf, dass es mehr um diesen Machtverlust geht. Weil mir nicht ganz klar ist, was wirklich für eine Regression stattfinden sollte. Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Gleichheit, also eine rechte Gleichheit haben wollen, dass wirklich Diskriminierung verhindert wird, sollte eigentlich aus meiner Sicht niemand ein Problem damit haben, dass jede Demografie, in dem Fall Männer und Frauen, auf ihre spezifischen Probleme hinweisen können und entsprechend ihrer Probleme, die sie haben, Fördermittel bekommen, Hilfe bekommen und das entsprechend dann angehen können in ihren eigenen Zirkeln. Und das soll entsprechend verhindert werden, denn die Idee ist, glaube ich, wenn wir einen gewissen Pool an Geldern haben, Steuergeldern, die zum Beispiel für Frauenhäuser und so weiter aufgewendet wird, wenn da jetzt eine neue Gruppierung kommt, die auch was von diesem Kuchen abhaben möchte, dass dann quasi dieses Geld fehlt bei denen, die jetzt quasi damit schon hantieren können. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, der da für viele, die eben an diesen entscheidenden Stellen sitzen, ein Problem darstellt. Deswegen muss man das lieber eben als so ein feministisches Problem weiter belassen, um die Gelder zu bekommen und weiterhin die Deutungshoheit zu haben. Auf jeden Fall. Ich will kurz erwähnen, so unser Zuschauer Capslock Chris sagt, dass in Deutschland wurde die Premiere des Films angekündigt, aber es ist aber kein Demonstrant erschienen. Das heißt, so, Deutschland scheint schon ziemlich tolerant zu sein. Aber ich will kurz meine Meinung sagen. Ich glaube, es ist eher der Grund, warum dieser Film so aggressiv wahrgenommen wird. Ich glaube, es liegt einerseits an diesen Blasen, weil ich glaube, die Leute, die tatsächlich so aggressiv dagegen demonstrieren, die sind tatsächlich überzeugt, dass es Faschisten sind. Ich glaube, das kann man nicht spielen, glaube ich. Die sind ganz ehrlich in dieser Aggression. Aber das sind halt diese Demonstranten. Und es gibt auch diese Politiker, sage ich mal so, die Politiker, die mit Feminismus Karriere aufbauen. Und da, glaube ich, geht tatsächlich um die Macht und um das Geld. Weil es ist immer so, das Budget, es gibt ein Budget für diese Bewegungen und sie wollen dieses Budget, glaube ich, nicht so gerne teilen. Ja, aber das hat Dr. Rand gerade auch gesagt. Da ist halt sehr viel drin, da ist sehr viel Geld drin und wie gesagt, es ist ein festes Budget und man will natürlich nichts abgeben. Und da sind ja teilweise wirklich Existenzen hängen daran. Also ich will jetzt nicht zu weit greifen wieder, aber allein schon nur, wenn wir in dem Bereich so was wie Gender Studies und so Professuren gehen, wo Leute ihr ganzes akademisches Leben, ihre ganze Profession darauf aufbauen, dass es diese gegenderten Probleme gibt. Und wenn man jetzt anfangen müsste, das eben aufzuweichen im Prinzip, dass es eben wirklich eher eine Art Humanismus letztendlich wird, wo wir wirklich die Probleme von allen Menschen angehen, dass dann erstens mehr Leute in diese Bereiche strömen, also es eine höhere Konkurrenz gibt und dass eben da wirklich teilweise Leute auch ihre ganze Arbeit, die sie bisher gemacht haben, vielleicht revidieren müssen, ihr Lebenswerk aufgeben müssen, wenn dann nachher klar ist, okay, wir haben uns jahrelang nur um ein Geschlecht gekümmert, obwohl wir eigentlich viel mehr hätten machen müssen. Und das können sich, glaube ich, viele auch nicht eingestehen. Dann es wird lieber so lange gekämpft, solange diese kognitive Dissonanz aufrechterhalten. Also Hauptsache, wir müssen nicht zugeben, dass wir vielleicht doch falsch gelegen haben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, geht das auch in die Richtung. Man will nicht nachgeben. Man möchte seine Positionen verteidigen, wirklich bis aufs Blut. Ja, aber Doc, es gibt dann ein kleines Problem. Und zwar, du sprichst jetzt gerade Existenzen an, die sich durch diese Blase entwickelt haben. Das heißt also, dass mit dieser zweiten und dritten Welle des Feminismus entstanden dann Strukturen in den Hochschulen mit den Gender Studies, viele Existenzen, die nun mal von dieser Rhetorik abhängen, von dieser Dichotomie der beiden Geschlechter zulasten der Frau, das ist jetzt so das, womit propagiert wird. Jetzt ist die Frage, es bezieht sich ja nicht nur auf diese Existenzen, sondern was mich erstaunt hat zum Beispiel, es weitet sich aus auch auf Bereiche, die man nicht erwartet. Es gab ja diese Studien auch mit den Vereinigten Staaten und Kanada, in denen tatsächlich zum Beispiel zwei schwere Erkrankungen verglichen werden in Bezug auch auf die Anzahl der Erkrankten. Zum einen Brustkrebs bei den Frauen, zum anderen Prostatakrebs bei den Männern. Und da fiel auf zum Beispiel, dass öffentliche Mittel zur Bekämpfung von Brustkrebs viel stärker ausfallen als zur Bekämpfung von Prostatakrebs und dementsprechend auch, und ich weiß nicht, ob das bewusst gemacht wird oder unbewusst aufgrund der Sozialisation und auch unserer biologischen Veranlagung, man nimmt dann auch in Kauf, obwohl die Erkrankungszahl identisch ist in beiden Geschlechtern, also zu meinen fast, ne, also Brustkrebs auf der einen Seite und Prostatakrebs bei den Männern auf der anderen, man nimmt in Kauf, dass durch weniger Mittel tatsächlich Männer, die an Prostatakrebs erkranken, eher sterben als Frauen, die an Brustkrebs erkranken. Also, ja, Moment, da muss ich ganz kurz einhaken. Ich meine, es passiert nicht häufig, es ist nicht das Häufigste, aber auch Männer können Brustkrebs bekommen, soweit ich weiß. Ja, das ist auch möglich. Das heißt also, wobei natürlich prozentual das ein sehr geringer Anteil ist. Auf jeden Fall, aber der ist da. Also ist nur aber dennoch auch der Richtigkeit da, selbstverständlich. Während bei Frauen Prostatakrebs wohl eher nicht auftritt. Ja, es sei denn, es sind Männer, die als Frauen infizieren. Aber das ist, was auffällt, ist, weil es wird sehr viel Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass selbstverständlich es Strukturen gibt, die ausschließlich von diesem Diskurs leben. Das heißt also Gender Studies in den Hochschulen, Bereich Forschung, auch in sozialwissenschaftlicher und kulturwissenschaftlicher Forschung, auch feministische Organisationen, Frauenhäuser. Wir sollten das Thema auch jetzt im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt dann auch erwähnen, weil vor allem auch bis zu 40% in Großbritannien der Opfer von häuslicher Gewalt sind Männer. Und es gibt kaum, in Anführungsstrichen, Männerhäuser, sondern es gibt fast ausschließlich nur Frauenhäuser für Frauen, die häusliche Gewalt erleben. Aber Männer, die eine solche Gewaltsituation erleben in der Partnerschaft, haben keine Stelle, an die sie sich wenden können. Aber jetzt zurück auch auf zum Beispiel auf das Gesundheitswesen. Doc, wie erklärst du dir das? Wie erklärst du, ist es denn tatsächlich politisch gelenkt oder ergibt sich das einfach nur aus unserer Natur, dass tatsächlich Frauen da auch in den öffentlichen Mitteln im Bereich Gesundheitswesen bevorzugt werden? Da muss ich auch wieder sagen, es wird auch wieder multifaktoriell sein. Zum einen gehe ich davon aus, dass das ist so ein bisschen was mit diesem sogenannten Virtue Signaling zu tun hat. Also man kann sich natürlich jetzt so ein bisschen an die Brust heften und sagen als Politiker, hier, ich setze mich für Frauen ein. Das wird immer gerne gesehen. Das heißt, da ist man wahrscheinlich auch lockerer zu sagen, hier, wir machen jetzt Fördermittel locker für eben Brustkrebsforschung zum Beispiel. Das ist der eine Aspekt. Und wie gesagt, bei Männern gibt es eben diesen Effekt einfach nicht. Und der andere Effekt ist, glaube ich, dass das Lobbying, also bei den Männern eben nicht so stark vertreten ist wie bei den Frauen. Eben die Frauen haben den Feminismus als Bewegung, die letztendlich sich dafür einsetzt, die das, was in der Regel sozial anerkannt ist. Und wenn Männer versuchen oder überhaupt auf die Idee kommen, Lobbying zu machen für diese eigenen Bedürfnisse, für Prostatakrebs und so weiter, dann haben sie mit sehr starkem Widerstand zu rechnen, eben genau von diesen feministischen Lobbygruppen, was dann wieder mit reinspielt, zu sagen, ja, wir wollen jetzt hier den ganzen Kuchen für uns haben und wir verhindern jetzt so lange, dass die anderen mitspielen können. Ich denke, das sind zwei Kräfte, die da einwirken, die das Ganze eben klein halten und dass es eben schwierig ist, da durchzubrechen und da wirklich ein Bewusstsein zu schaffen, dass es eben so einen Unterschied gibt. Aber merkst du vielleicht, dass es ein Umdenken gibt? Es gab ja diese Kampagne in den letzten Jahren auch hier in Europa, auch im deutschsprachigen Raum, zum Thema Männergesundheit sollte man sich einen Schnauzer wachsen lassen. Es gab ja diese Kampagne. Das heißt also, auch wenn das jetzt nur eine kleine Geste ist. Der November hieß der, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Auch wenn es so eine kleine Geste ist, ist aber das, was dahinter steckt, nämlich ein Bewusstsein dafür, dass es männerspezifische Probleme gibt, die angesprochen werden müssen, schon ein Schritt nach vorne, denke ich. Also es gibt dann, glaube ich, auch ein immer stärkeres Bewusstsein dafür, dass es männerspezifische Probleme gibt, die noch nicht in der Öffentlichkeit so begriffen werden. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Und ich denke, dass das Internet da einfach eine große Rolle spielt, dass wirklich mit sehr, sehr wenig Mitteln auch einzelne Akteure sagen können, wir machen jetzt quasi, wir bringen unsere Meinung ein. Und ich glaube, dass da eben auch durch YouTube, durch Blogs und so weiter, Voice for Men ist ja eigentlich im Prinzip die Seite, um die es ja auch in Red Pill geht, ist ja im Prinzip genau das Beispiel dafür, dass man eben über so eine Online-Präsenz wirklich Lobbying betreiben kann, ohne jetzt viele Mittel, ohne viel Unterstützung durch den Staat haben zu müssen. Man kann sich einfach hinstellen, sagen, hier, ich bezahle eben, ich hoste deine Website oder ich mache YouTube-Videos zum Beispiel und erzähle den Leuten, was ich davon halte. Und ich glaube, da es einen sehr guten Unterbau gibt, sehr viele Fakten, worauf man sich beziehen kann, dass das eben nach und nach zum Umdenken führt, obwohl ja eigentlich die Mainstream-Meinung erstmal eher feindlich eingestellt ist, würde ich sagen. Aber eben über diese langfristige Einwirkung, die man eben betreiben kann von vielen, vielen verschiedenen Einzelpersonen auf der ganzen Welt, haben wir da auf jeden Fall nach und nach Umdenken. Und ich glaube, das wird sich auch entsprechend in den nächsten Jahren noch deutlich stärker wandeln und auch vor allem angleichen. Und The Red Pill und die Rezeption von dem Film zum Beispiel ist auch ein sehr gutes Beispiel für. Dass es auf jeden Fall einen Boden gibt, auf dem das fallen kann und das auch fruchtbar ist, dass dann wirklich mehr Leute dafür ein Bewusstsein entwickeln und dann auch sich politisch nach und nach was ändern wird. Und wie schätzt du es ein, jetzt in der Doku? Glaubst du, man hat zu sehr auf den sozialen Aspekt beharrt und weniger das Biologische beachtet, jetzt am Anfang? Weil die Doku behandelt im Grunde genommen nur das soziale Problem. Denkst du, dass zu sehr dieser Schwerpunkt darauf gesetzt worden ist? Ich denke nicht. Für das Format von der Dokumentation war das eigentlich genau richtig. Und vor allem auch dieser Aspekt, es wurden ja auch viele persönliche Geschichten reingebracht, so dieses Emotionale. Ich glaube, für diesen Rahmen, auch für diese 2 Stunden waren es ja circa für die Doku, ist es, glaube ich, für den, ich sag mal, Mainstream-Zuschauer auch einfach wichtig, das auf dieser Ebene zu lassen. Es ist einfach, hat einen näheren Bezug zur eigenen Welt. Man kennt vielleicht selber Männer, denen sowas passiert ist, ne? Scheidungsfälle, wo dann eben wirklich dann das Kind weg ist und so weiter, wo man einfach diese persönliche Beziehung aufbauen kann. Ich glaube, ein biologischer Aspekt hätte gar nicht reingepasst, um es wirklich akkurat darzustellen, hätte, glaube ich, eher für Verwirrungen geführt. Und ich glaube, Leute, die sich wirklich interessieren für das Thema, die können darin einen Einstieg finden über so eine Doku und können dann sagen, okay, jetzt recherchiere ich, was gibt es denn noch für Infos? Und dann kann man sich durch Blogs lesen, man kann YouTube-Videos anschauen, man kann sich sogar Lehrbücher über Biologie anschauen. Es gibt sehr, sehr viele Veröffentlichungen im Bereich Evolutionspsychologie und so weiter, alle möglichen Theorien, die entwickelt wurden. Und ich glaube, das ist eher so eine Art Einstieg, so eine Art Eisbrecher, wo wirklich dann Leute erstmal aufmerksam gemacht werden können. Und in diesem Rahmen fand ich entsprechend dieser soziale Aspekt wirklich vollkommen richtig, das in dieser Doku so darzustellen. Jetzt nur allgemein zu Doku. Fandest du die, ich sag mal so, versucht objektiv oder war sie ein bisschen tendenziös, also in Richtung Männer gerückt? Wie war deiner Meinung nach das Gefühl? Ich bin ja auch da kein objektiver Beobachter. Ich beschäftige mich mit dem Thema ja auch schon ziemlich lange, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Auswahl, die an Interviewpartnern getroffen wurde, gerade von der feministischen Seite aus, fand ich persönlich extrem unsympathisch. Ich weiß nicht, was bei jedem so ging, also gerade von diesem Feminist oder Feminine Majority Center, glaube ich, war ja eine Interviewpartnerin, die fand ich wirklich sehr schwierig und auch nachher Big Red, die kennt man ja wahrscheinlich mit dem Shut the Fuck Up und so, die dann auch kurz gezeigt wurde, wo nicht gerade ein schönes Bild von feministischem Aktivismus gezeigt wurde. Also da würde ich schon, muss ich ganz ehrlich sein, da fand ich, war das definitiv nicht positiv dargestellt, aber es kann eben auch an den Akteuren liegen, die da gezeigt wurden. Und ich weiß nicht, ob sich vielleicht andere Leute gar nicht gemeldet haben, die da wirklich Rede und Antwort stehen wollten im Interview. Und die Männerrechtsseite wurde natürlich definitiv deutlich positiver dargestellt. Das fand ich schon. Aber es wurde zumindest versucht, und das muss ich der Doku anrechnen, es wurde zumindest versucht, beide Seiten zu zeigen und es wurde nicht nur unkritisch gefragt. Also beide Seiten wurden entsprechend mit kritischen Fragen, ja, die mussten darauf antworten, wurden ihnen gestellt und da wurde auch entsprechend nachgehakt. Und ich denke, dass man vielleicht andere Interviewpartner hätte finden können für die feministische Seite, um das noch ein bisschen neutraler darzustellen. Aber da weiß ich nicht, wie der Schaffensprozess war, ob vielleicht auch viele sich gar nicht darüber äußern wollten. Also auf jeden Fall das Klischee der schrillen Feministin wird da auf jeden Fall nicht widerlegt, sagen wir es mal so, durch diesen Film. Aber ich fand es auch ganz gut, dass da tatsächlich sehr wenig Wertung lag. Also die einzige Wertung war, glaube ich, tatsächlich von KCJ auf sich selbst, wie quasi ihr Mindset sich verändert hat. Sie hatte nie gesagt, sie hat immer gegengeschnitten quasi. Sie fragt jemanden Feministischen und sie fragt jemanden von den MRAs und die Feministin sagt, das ist Blödsinn, was die sagen, die MRAs sagen, das ist Blödsinn, was die Feministin sagt, aber sie sagt nicht, wer recht hat. Ich fand es gut, dass das dem Zuschauer überlassen wird, sich selber ein Bild zu machen, auch wenn es, wie gesagt, durch eventuell die Auswahl der Feministin halt so leicht biased war. Oder? Ja, das würde ich so unterstützen, auf jeden Fall. Also, klar, man muss ja auch mal bedenken, dass es hier auch kein gleiches Spielfeld, sage ich mal, war. Also die MRAs sind ja quasi die Underdogs, die Unbekannten, die eben wirklich von vielen Seiten, also es war ja auch dieses Southern Law Poverty Center, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die vermeintlich als Hassgruppe eingestuft hatten, was sie dann auch widerlegt haben, als sie da angerufen hat in der Doku und so weiter. Also es gibt ja schon einen klaren eine klare Verzerrung, einen klaren Bias in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich denke, in diesem Kontext ist es auch vollkommen legitim, die Männerrechtsseite entsprechend zu entdämonisieren und sie eben auch als wirklich menschliche Wesen zu zeigen, die einfach eine schwere Lebensgeschichte vielleicht hinter sich hatten, ne? Die schwere, schwere Scheidung hinter sich hatten, die ihr Sorgerecht verloren haben, die wirklich verschiedene Gründe haben, warum sie sich dafür jetzt engagieren und das eben entsprechend jetzt auch sympathischer darzustellen. Das ist, denke ich mal, auch vollkommen legitim in dem Kontext. Es ist ja auch, wir haben das auch immer mal auch am Anfang erwähnt, nämlich, dass Männer überproportional stark oder ausschließlich beinahe gefährliche Berufe wählen. Also jetzt in der Skala, auch wenn es mit geringen Einkommen verknüpft ist, das ergibt sich dann auch an den Todesziffern oder Todeszahlen, die sich ergeben durch berufsbedingte Unfälle. Jetzt ist die Frage, glaubst du, dass, weil das wird ja auch ein wenig angedeutet, auch in der Doku, immer zwischen den Linien oder zwischen den Zeilen, dass der Mann sich nach wie vor als Versorger versteht, er auf jeden Fall unter Zugzwang ist, irgendeinen Job, was auch immer sich anbietet, zu finden, um dieser Versorgerrolle gerecht zu werden. Du hast aber auch erwähnt, dass der Mann risikobereiter ist. Mhm. Siehst du da auch eher die Risikobereitschaft als ausschlaggebenden Punkt oder diesen Druck, den sozialen Druck, du musst Versorger sein? Also das zu werten fällt mir jetzt schwer. Ich würde sagen, es sind drei Aspekte. Es ist einmal der Druck der Gesellschaft, wo einfach wirklich diese Versorgerrolle noch gefordert wird. Denn ich glaube, eines der schlimmsten Klischees, die ein Mann treffen kann, ist ein Versager zu sein. Jemand, der nichts erreicht hat, der auch nicht mal Geld verdient, der niemanden versorgen kann, ist immer noch ein großes Stigma, was eben dann quasi dieses Damoklesschwert, was dann über Männern hängt. Das ist der eine Aspekt, der da reinspielt. Die Risikobereitschaft senkt auf jeden Fall diese Schwelle, ab der sie sagen würden, ja, ich mache diesen Job trotzdem auch, obwohl er gefährlich ist, aber ich brauche das Geld und gehe dieses Risiko ein. Das würde dann auf Testosteron zum Beispiel einspielen, kombiniert mit eben Sozialisation, also Erziehungsmethoden. Das wäre das. Genau, diese beiden Aspekte, das fällt mir der dritte gerade nicht ein. Moment, muss ich mal kurz überlegen. Fällt mir gerade nicht ein. Aber diese beiden Aspekte spielen auf jeden Fall eine große Rolle, die da wirklich Druck ausüben. Und ich glaube, dass das beides einfach so eine Interaktion letztendlich hat, die dazu führt, dass Männer einfach auch keine Wahl haben. Also ich glaube, es ist das größte Problem. Es wird ja auch kurz angesprochen in der Doku, es gibt ja diese MGTOW-Bewegung, ne? Men Going Their Own Way, die einfach sagen, die wirklich so weit in diese Red Pill quasi geschluckt haben, dass sie sagen, okay, ich will aus diesem System aussteigen. Sie erkennen quasi, du hast als Mann oder Männer haben keine andere Wahl, außer eben den Versorger zu spielen und dieses Risiko einzugehen und sie sagen, okay, ich löse mich davon komplett. Also ich verabschiede mich komplett von dem Beziehungsmodell, von Heiraten, ich versorge nur mich selbst, also das pure Ego letztendlich, was da eine Rolle spielt. Und ich glaube, das ist dann fast so, das ist so ein Symptom quasi von dieser Entwicklung, dass wenn diese Erkenntnis da ist, dass es dann einfach Männer gibt, die da entsprechend sagen, sie spielen dieses Spiel nicht mehr mit. Und das ist so ein Symptom davon. Und der Rest, der eben diese Erkenntnis nicht erlangt, ne, das ist dieses Blue-Pill-Phänomen, wo man dann einfach wirklich bei dem Gedanken bleibt, das ist einfach so, die Gesellschaft funktioniert entsprechend so, die gehen diesen Weg einfach, weil sie keinen anderen Weg haben. Sie kennen keine Alternative und entsprechend nehmen sie diese schweren Jobs letztendlich an, weil sie müssen letztendlich irgendwie was darstellen in der Gesellschaft. Und wenn es eben nur auf dem Bau ist oder Müllabfuhr zum Beispiel, Hauptsache, ich bin nicht jemand, der keinen Nutzen für die Gesellschaft hat. Siehst du denn aber jetzt auch in Bezug auf diese Versorgerrolle, erkennst du da, also mir erscheint es so, als ob da diese Versorgerrolle kulturell in Nordamerika, zumindest in den USA, wichtiger ist als zum Beispiel in Mittel- und Nordeuropa. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass in einer Region wie Skandinavien es gar nicht mal so ein Problem sozial darstellt, wenn ein Mann sagt, ich bin Hausmann. Also ich glaube, für den US-amerikanischen Durchschnittsmann ist das eher ein Tabu, auch öffentlich zuzugeben, dass er sich eher um die Kinder sorgt und den Haushalt, während die Frau zum Beispiel berufstätig ist, als in zum Beispiel in einigen europäischen Gesellschaften. Siehst du da einen graduellen Unterschied? Weil die Doku fokussiert sich ja auf das Phänomen der Männerrechte und entsprechender aufgenommene Organisation in den USA und Kanada und geht nicht auf Europa ein. Ich würde auf jeden Fall einen kulturellen Unterschied beobachten. Und gerade in, sage ich mal, sehr egalitären Gesellschaften, wo eben diese Gleichheit zwischen Mann und Frau schon von diesen Indizes, die man ja quasi berechnet, dass es da schon deutlich besser geworden ist und auch Männer damit eher klarkommen. Aber das ist ja, es ist ja immer diese Dynamik zwischen Männern und Frauen. Und das Problem ist ja auch oft, das hatten wir am Anfang schon mal ganz kurz angesprochen, es geht ja auch um diese Partnerwahl letztendlich. Und ein Aspekt ist natürlich, dass Frauen, das ist auch so ein instinktiver Punkt, der auch gut belegt ist, dass Frauen durchaus zum Beispiel eine Hypergamie zeigen. Also Frauen heiraten zum Beispiel gerne nach oben. Und das Problem ist natürlich, wenn man eine Gesellschaft, die Männer der Gesellschaft so erzieht, dass sie sich im Prinzip damit abfinden, zum Beispiel keine großen Leister zu sein, nicht so viel Leistung erzeugen, nicht so viele Dinge erreichen wollen, dass es dann Schwierigkeiten auf dieser partnerschaftlichen Ebene zum Beispiel gibt, dass eben viele Frauen darüber berichten, dass sie keine entsprechenden Männer finden, weil es für sie schwierig ist, die passenden Partner nach ihren Wünschen letztendlich auszusuchen. Das ist natürlich wieder nur eine statistische allgemeine Aussage, aber da kann man zwar das eine Problem in gewisser Weise lösen, dass man diesen Druck rausnimmt, aber es entstehen ganz neue Probleme, dann zum Beispiel auf der weiblichen Seite, wo dann gesagt wird, ja, wir können keine Partnerschaften mehr eingehen oder es ist etwas schwierig, Partnerschaften einzugehen, was dann wiederum Männer dazu drängen würde, zu sagen, ja, okay, um jetzt eine Frau zu finden, eine Frau zu beeindrucken, muss ich doch wieder Leistung zeigen, doch wieder was darstellen, ich brauche doch vielleicht einen guten Abschluss oder ich muss irgendwie einen Job machen, der zumindest Geld bringt, auch wenn er gefährlich ist. Und ganz kurz ist mir gerade wieder eingefallen, was ich eben noch sagen wollte, also es ist auch noch dieses, der Interessensunterschied spielt eine große Rolle, glaube ich, bei der Wahl des Berufs. Ich denke, dass es ist auch recht gut nachgewiesen, dass es große Interessensunterschiede zwischen Männern und Frauen gibt in Bezug einmal auf Soziales, was bei Frauen einen deutlich größeren Aspekt einnimmt. Deswegen finden wir zum Beispiel in den sozialen Berufen oder auch in Krankenpflege und so weiter häufiger Frauen, Kindergarten und so weiter, während wir bei technischen Berufen häufiger Männer finden. Und ich glaube, das ist auch noch ein Aspekt, der da reinspielt, dass natürlich eher Männer dann sagen, okay, ich beschäftige mich mit großen, schweren Maschinen, die irgendwie auch gefährlich sein können, aber das macht mir einfach mehr Spaß, als irgendwo in einem Büro zu sitzen und irgendwie so Büroarbeit zum Beispiel zu machen. Ich glaube, das ist auch noch mal ein Aspekt, warum mehr Männer in diese etwas gefährlicheren Berufe zum Beispiel reinströmen. Aber wie gesagt, man kann auf jeden Fall da nicht, ich glaube, wenn man da einen Punkt versucht zu lösen, schafft man an anderer Stelle wieder neue Probleme. Also wie gesagt, mit der Partnerschaft zum Beispiel ist dann die Frage, was ist quasi die bessere Wahl? Also wem ist damit geholfen und nimmt man wirklich den Druck raus oder erzeugt man nur neue Drücke, die dann wieder zum gleichen Problem letztendlich führen? Ja, aber warte mal, gerade bei der Partnerschaft, ist das nicht so, dass dann Frauen bei der Partnerschaft eher gesellschaftlich wählen, also wie du es gerade gesagt hast, sich nach also einen höheren Status, sich in einen höheren Status einheiraten, eine Beziehung eingehen und Männer eher biologisch gehen, dass sie eine jüngere Frau haben wollen? Genau, also das ist auch recht, wie gesagt, gut nachgewiesen. Da hatte ich, glaube ich, auch mit einem Video mal drüber gesprochen, weil meinen, dass es, dass man es, wenn man es untersucht, auch wieder feststellen kann, dass es für Männer in erster Linie wichtig ist, dass quasi diese Attraktivitätsmerkmale relevant sind. Die sind ja nur, die stellen ja quasi eine hohe Gesundheit dar, dass die Nachkommen entsprechend, auch entsprechend gesund sind und versorgt werden können. Das ist der Aspekt, der für Männer vor allem bei der Partnerwahl wichtig ist. Das heißt, da ist auch so der Stand der Frau etwas unwichtiger, während für Frauen eben dieses, das hatten wir auch vorhin mit diesem Neolithikum, mit den Jägern und Sammlern und dann die Farmer, dass die Ressourcen wichtig sind. Und dann gibt es natürlich verschiedene Aspekte, die Ressourcen repräsentieren können. Also in unserer Gesellschaft ist es eben nicht der Getreidespeicher, den man irgendwo hinten auf dem Bauernhof hat, sondern es ist eben, wie viel Geld kann ich quasi zur Verfügung stellen, wie viel Versorgung kann ich bereitstellen. Und natürlich ist ein hoher Bildungsabschluss oder ein Job, der zumindest vielleicht gefährlich ist, aber viel Geld einbringt, auf jeden Fall ein Merkmal für hohe Ressourcen, die ich präsentieren kann und dann, das ist für Frauen entsprechend attraktiver. Wichtig hierbei mal zu sagen, das sind natürlich nur Statistiken. Das heißt nicht, jede Frau heiratet nur den Akademiker zum Beispiel. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Es gibt auch den Fall, dass man, dass eine Frau wahrscheinlich in niedriger quasi oder nach unten heiratet, gibt es wahrscheinlich auch, aber das sind eher die Ausnahmen. Der Trend ist, Frauen heiraten nach oben, gucken nach den Ressourcen, das ist für sie ein Attraktivitätsmerkmal. Während bei Männern eben eher diese Jugendlichkeit, Attraktivität eine größere Rolle spielt, wenn man das entsprechend untersucht in verschiedenen Stichproben. Und Doc, es gibt ja jetzt dieses neue gesellschaftliche Phänomen. Du hast es ja auch indirekt angesprochen. Also es ergibt sich dann auch logisch aus den Aussagen. Es gibt dieses Phänomen, man heiratet immer später, man geht immer später Bindungen ein, permanente Bindungen. Und es verschiebt sich dann auch die Rolle der Frau in der Gesellschaft, auch ökonomisch. Die Frau wird ökonomisch selbstständiger, auch in vielen Fällen wohlhabend. Das heißt, sie erwirtschaftet selbst ihre eigene Existenz und die Lebensgrundlage. Und plötzlich ist die Frau, ich drücke mich vorsichtig aus, biologisch über den Zenit. Mhm. Und jetzt umgangssprachlich, auch spricht man ja auch vom Begriff des Sugar Daddies. Das heißt, der Mann, der in der Midlife-Crisis sich scheiden lässt und dann eine junge Frau sucht oder beziehungsweise als Art Statussymbol. Und es gibt aber jetzt inzwischen auch dieses Phänomen, weil du sagst ja, für gewöhnlich ist es so, dass eine Frau nicht nach unten heiratet, von älteren Frauen, die faktisch ihr ganzes Leben lang berufstätig waren, die jedoch ein gewisses Alter erreichen, indem sie vielleicht dann auch aus verschiedensten Gründen dennoch eine feste Partnerschaft haben wollen, nachdem sie sehr erfolgreich im Beruf geworden sind, und dann jüngere Männer suchen. Siehst du da? Also ich meine, jetzt in der Popkultur spricht man ja auch, es gibt ja auch sehr viele Sendungen und Produktionen aus den USA, man spricht dann, ich möchte auch nicht abfällig werden, man spricht dann von diesem Phänomen des Cougar, ja, also der Puma-Frau, die dann auf Jagd geht auf junge Männer. Ist das biologisch ist es ja nicht erklärbar. Das heißt, also wie würdest du dieses Phänomen schildern? Eignet sich die Frau aus purem Bewusstsein Verhaltensmuster des gleichaltrigen Mannes an? Das ist durchaus möglich. Es ist auch wirklich schwer zu beschreiben. Also ich kenne dieses Phänomen natürlich vor allem zum Beispiel auch, dass dann ältere Frauen eben, gerade wenn es darum geht, Bezahlung, also diese Gigolos zum Beispiel, dass dann wirklich dann in Länder gereist wird, die ja eigentlich einen wirtschaftlich deutlich geringeren Status haben, wo dann sehr wohlhabende Frauen dann eben mit sehr jungen Männern aus dieser lokalen Population dann eben für Geld Sex haben und so weiter. Das kann auf jeden Fall eine Verhaltensweise sein, die letztendlich einfach übernommen wird, weil die Frauen, würde ich mal vermuten, haben eben Schwierigkeiten, gerade in diesem hohen Alter noch eine neue Partnerschaft einzugehen, weil eben diese Attraktivität, die Schönheit nicht mehr da ist, sie wahrscheinlich eher seltener die Chance haben, auch eine neue Partnerschaft einzugehen, aber sie haben jetzt die Ressourcen und können entsprechend dann das, was ihnen fehlt, körperlich in dem Fall wahrscheinlich nur, weil wirkliche Liebe wird da nicht stattfinden, können sie dann entsprechend darüber versuchen, sie das zu kompensieren. Also ich würde sagen, das ist eine Art Ausweichmechanismus, der da auf jeden Fall stattfindet. Biologisch zu erklären, das ist wahrscheinlich sehr schwierig, weil da würde ich jetzt erstmal so spontan keine Komponente sehen. Ich würde vermuten, dass es eben, wie gesagt, die Ressourcen sind vorhanden, diesen Frauen fehlt etwas im Leben und das wäre ein Aspekt, da rauszukommen, trotzdem körperliche Nähe zum Beispiel zu haben. Aber ist das nicht so? Und wie gesagt, jetzt bewege ich mich in einem Bereich, von dem ich wirklich extrem wenig Ahnung habe, dass im Alter Frauen an Östrogen verlieren, genauso wie Männer an Testosteron und quasi der Testosteronspiegel in der Frau höher ist? Oder bin ich da... Ja, richtig. Die Hormonspiegel gleichen sich im Alter quasi an. Das heißt, nach der Menopause haben wir da auf jeden Fall eine Angleichung. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es gibt ja Untersuchungen. Also man weiß ja, dass Männer und Frauen kognitive Unterschiede zeigen. Männer sind zum Beispiel besser bei mentaler Rotation. Also wenn man diese 3D-Objekte hat vor sich, also aufgezeichnet, man muss sie quasi im Kopf in eine andere Richtung drehen und dann feststellen, was quasi das andere Symbol ist. Und Frauen sind zum Beispiel bei Suchaufgaben in einem Bild, wo sie bestimmte Dinge suchen müssen, zum Beispiel besser. Und das hängt vom Östrogen- oder Testosteron-Level ab. Und man kann feststellen, bei Frauen, abhängig vom Zyklus, ändern sich diese kognitiven Fähigkeiten. Also sie passen sich quasi dem Mann an, wenn sich der entsprechende Hormonspiegel auch ändert. Und auch bei älteren Frauen, also nach der Menopause, zeigen die gleichen kognitiven Fähigkeiten wie Männer. Das heißt, es kann durchaus eine Rolle spielen, dass dann quasi Frauen im Alter männlichere Züge annehmen, weil sich diese Hormonspiegel ändern, dass für sie auch dann eher in Frage kommt, jetzt zum Beispiel sich einen jüngeren Mann zu suchen. Das kann durchaus eine Rolle spielen, ist aber aus meiner Sicht gerade sehr spekulativ, weil da müsste man genau gucken, gibt es da Untersuchungen, die das wirklich feststellen. Aber es wäre auf jeden Fall eine Hypothese, die man dann mal verfolgen könnte. Und Doc, allgemein zur Doku. Was hat dir an der Doku am besten gefallen? Was wäre dein größter Kritikpunkt? Ja, also gefallen hat mir durchaus, dass wirklich viele verschiedene Aspekte auch angesprochen wurden. Also das wurden wirklich sehr, sehr viele Themen, die ja von der Männerrechtsbewegung sehr, sehr lange schon thematisiert werden. Also es wurde versucht, die darzustellen, akkurat darzustellen, Zahlen zu präsentieren, aber auch diese persönliche Ebene nicht zu verlassen, um halt wirklich diesen emotionalen Aspekt auch letztendlich aufzubauen, auf jeden Fall. wie gesagt, ich hätte mir vielleicht eher noch gewünscht, dass es vielleicht mehr zu einer Debatte gekommen wäre. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also es war im Prinzip, es wurden die einzelnen Standpunkte dargestellt. Das ist völlig legitim. Aber es kam nie zu einem wirklichen Schlagabtausch zwischen den verschiedenen Argumenten, die vorgebracht wurden. Es wurde zwar immer gegengeschnitten, aber es kam nie zu einer Auflösung letztendlich. Also gerade der Bereich, wo ich mich daran erinnere, ist, als dieser Dr. Michael Kimmel darüber spricht, über die häusliche Gewalt, und er dann eben behauptet, dass es ja eigentlich gar nicht stimmen würde, diese Zahlen, die glaubt er eigentlich nicht, dass das einfach erstmal so da so stehen gelassen wurde, aber es kam entsprechend zu keiner Auflösung dieser Argumentation, weil ja wirklich zwei komplett gegensätzliche Behauptungen aufgestellt wurden und dass er auch dann nicht weiter konfrontiert wurde mit dieser Behauptung, dass diese Zahlen ja nicht stimmen würden. Also da hätte ich mir vielleicht gewünscht, wenn es möglich gewesen wäre, eben da vielleicht sogar einen direkten Austausch zu haben zwischen einem Vertreter der Männerrechtsbewegung und einem Vertreter der feministischen Bewegung. Das hätte ich auf jeden Fall sehr interessant gefunden, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig sowas ist, sowas hinzubekommen, dass sich wirklich zwei Vertreter einer, ja, Ideologie letztendlich gegenüberstehen, wirklich Argumente austauschen. Ich kann mir vorstellen, das wäre auch zu einem großen Chaos ausgeartet, wenn man das wirklich gemacht hätte. Das wäre so ein Punkt, den hätte ich mir noch gewünscht. Aber ein Punkt, wo ich überrascht war, war der Punkt, wo es um die männliche Beschneidung ging. Da wurde ja kurz so ein Schnitt eingeblendet, wirklich von wie eine Beschneidung durchgeführt wird. Ich weiß, warum das gemacht wurde. Es sollte ein Schockmoment sein, aber das hat mich so ein bisschen böse erwischt. Also da war ich wirklich, ich bin eigentlich hart im Nehmen bei sowas, aber da ist mir auch, hat sich mein Magen ein bisschen umgedreht. Das war heftig. Mir ging es auch so. Bei der Szene, das war schon eine ziemlich heftige Szene. Aber ich stelle dir jetzt eine auf dich bezogene Frage. Also jetzt nicht unbedingt auch auf die Doku. Siehst du dich auf irgendeiner Ebene als Männerrechtler? Also, oder verstehst du dich als neutralen Beobachter dieser Ereignisse? Also ich sehe mich nicht als Männerrechtler. Also ich mache nicht aktiv, trete nicht dafür ein. Also ich bin dahingehend kein Aktivist. Das Gleiche würde ich entsprechend auch sagen für die Gleichberechtigung der Frau. Also ich würde sagen, ich stehe hinter der Gleichberechtigung beider Geschlechter definitiv. Ich würde mich aber entsprechend nicht für einen dieser beiden Seiten einsetzen, weil aus meiner Sicht ist dieser Konflikt, der da entsteht, eher hinderlich. Ich verstehe, warum es den Feminismus gibt, warum es die Frauenrechtsbewegung gab und warum sie immer noch Bestand hat. Ich verstehe, warum sich als Gegenentwurf die Männerrechtsbewegung entwickelt hat. Ich sehe aber eher das Problem, dass sich für lange Zeit jetzt zumindest Fronten verhärtet haben und dass da sehr, sehr viele neue Probleme entstanden sind. Ich hoffe, dass sich das nach und nach auflösen wird, je länger man den Diskurs führt. Aber sich auf eine Seite zu schlagen, ist dahingehend für mich eigentlich keine Option. Ich versuche das eben anhand, wie ich es auch generell bei meinem ganzen Inhalten, bei meinen Videos mache, sachlich, faktenbasiert darauf hinzuweisen, wenn es Probleme gibt. Ich kann mal ein Beispiel nennen, wo ich zum Beispiel über den Moritz Neumeier gesprochen habe, wo es um die Frauenquote ging und auch um den Aspekt, dass gerade in Kitas, in Kindergärten eben sehr wenig Männer arbeiten, dass eben hier dieses Stereotyp besteht, dass Männer als Pädophile wahrgenommen werden, wenn sie sich mit Kindern beschäftigen. Und das ist so ein Aspekt, da würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ich da quasi gegen vorgehe und sage, das ist eben nicht richtig, es ist ein schlechtes, ein böses Stigma letztendlich, was man nicht haben sollte. Es ist natürlich eigentlich ein Aspekt für Männerrechte letztendlich, könnte man das so auslegen. Aber ich würde eben da sagen, okay, wir haben einen Fakt, den kann man sachlich darstellen, man kann darüber diskutieren und man kann darauf hinweisen. Deswegen würde ich mich aber nicht einer Gruppe zuordnen unbedingt, die ein konkretes Ziel hat. Also für mich wäre immer das Ziel, die Missstände aufzudecken, konkrete Probleme mit Diskriminierung darzulegen, und zwar auf beiden Seiten, und die dann entsprechend auszudiskutieren. Dieser Fokus auf, ich bin Teil dieser Gruppe und ich vertrete jetzt eine Gruppenmeinung, ist für mich immer sehr schwierig. Auch wenn ich eben sehr viele Sympathien auf jeden Fall habe für die Anliegen, die von der Männerrechtsbewegung angesprochen werden. Das kann ich nachvollziehen, aber dieses Gruppendenken ist für mich eben eher schwierig. Dann ist die Frage, wie gesagt, die Frage brennt mir schon länger, oder würde ich gerne einfach deine Einschätzung haben. Und es geht momentan wirklich nur um die westliche Welt. Gibt es irgendetwas, wo Männer oder Frauen mehr oder weniger Rechte haben? Also das ist tatsächlich ernst gemeint. Gibt es irgendwo, wo du sagst, da haben Frauen weniger Rechte? Und es geht wirklich um nicht Möglichkeiten, nicht Gelegenheiten, sondern wirklich die Rechte. Gibt es irgendwo, wo ein Rechte ungleich Gewicht ist? Das ist immer die Frage, wie man das konkret auslegt. Also was gerne vorgebracht wird, ist natürlich dieses typische Hashtag-Ding Free the Nipple, ne? Dass man sagt, Frauen dürfen nicht ohne laufen und werden dann quasi wegen der Störung des öffentlichen Friedens oder wie auch immer, öffentliches Ärgernis, bekommen dann Ärger. Männer dürfen das zum Beispiel. Man kann das durchaus so darstellen, das ist ein rechter Unterschied, da werden Demografien unterschiedlich behandelt. Ich würde fast sagen, ja, wenn es das Einzige ist, was man vorbringen kann, dann geht es auch den meisten Leuten relativ gut. Da kann man diskutieren, ob das ein Problem ist, okay. Sonst sehe ich da, aus meiner Erfahrung sehe ich das nicht, dass es da wirklich einen Rechtsunterschied gibt in Bezug auf die Frau. Und auch bei Männern ist es so, ich sehe nicht unbedingt, dass es eine direkte Diskriminierung in vielen Fällen gibt, also vom Recht her, sondern dass eher die Auslegung des Rechts oftmals eben zum Nachteil gemacht wird. Es gibt natürlich gewisse Ausnahmen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Beschneidung, wo es entsprechend das erlaubt ist, dass eben die körperliche Unversehrtheit aus religiösen Gründen da bei Männern aufgehoben werden darf, bei Frauen in dem Fall nicht. Das wäre so ein Aspekt, da würde ich schon sagen, da gibt es auf jeden Fall eine Rechtsungleichheit in Bezug auf die Männer. Und was die ganze Sorgerechtssache anbelangt, ist es eher eine Auslegung des Rechts. Das Recht ist generell, soweit ich es einschätzen kann, relativ geschlechterneutral niedergeschrieben, aber eben so offen gehalten, dass eben Richter da auch viele Möglichkeiten haben, das unterschiedlich auszulegen. Und da wird eben dann oftmals zum Beispiel zum Wohl der Mutter entschieden. Und das ist aus meiner Sicht definitiv auch eine Ungerechtigkeit, die aber auf andere Weise quasi angegangen werden muss, als jetzt wirklich nur ein Gesetz zu ändern. Weil da muss man wirklich dann, es sind auch dann eben kulturelle Vorstellungen, die eben bei den Richtern zum Beispiel vorherrschen, dass man denkt, okay, die Frau ist die bessere Versorgerin zum Beispiel und deswegen müssen wir das der Frau in der Regel zusprechen. Aber du sprichst ein ganz interessantes Thema an und zwar gerade beim Familienrecht, wenn es jetzt auch um Sorgerecht geht. Es gibt ja auch in der Doku diese Szene, an der tatsächlich der Männerrechtler dann eine von dieser, wie heißt sie, Redhead, diese Feministin konfrontiert wird, auf offener Straße, nachdem faktisch die Veranstaltung der Männerrechtler gestürmt wird. Einer der Punkte, der Programmpunkte, die die Männerrechtler immer wieder aufführen, auch bei ihren Veranstaltungen, ist das Thema Familienrecht. Gerade wenn es um Scheidungen geht, um Sorgerechtsentscheidungen der Justiz. Jetzt ist es so, dass diese Feministin auch ein bisschen umgarnt mit ein paar Schimpfwörtern als Ornament diesen Männerrechtler damit konfrontiert, dass es nicht die Schuld der Frau sei, sondern, Zitat, das Patriarchat dafür sorgt mit diesem verzerrten Frauenbild, dass die Frau als behütende Person verstanden wird, auch rechtlich. Und dass der Mann dementsprechend aufgrund des Patriarchats diese Benachteiligung erfährt. Das heißt, es sei nicht die Schuld der Frau, sondern es sei die Schuld eines verzerrten Frauenbilds, das sich auswirkt auf das Familienrecht. Siehst du das ähnlich? Ist es tatsächlich so, dass ein verzerrtes Frauenbild dazu führt, denn du sprichst auch die Urteile an, dass die Gesetzeslage relativ geschlechtsneutral ist, beziehungsweise aus den Gesetzestexten heraus keine Bevorzugung, die geschlechtsspezifisch ist, erlesbar wäre. Das heißt also, dass das dann sozusagen der Richter entscheidet. Ist es so? Ist es ein verzerrtes Frauenbild der Richter, die zu diesen Ungerechtigkeiten führt? Weil es ist auch in der Doku ein Hauptaspekt, nämlich die Ungerechtigkeit in Bezug auch auf Sorgerechtsvereinbarungen. Also bei Stereotypen ist es ja immer so, wenn man jetzt sagt, okay, das Stereotyp ist, die Mutter ist eben der primäre Versorger und deswegen muss man ihr das zugestehen. Die kann man natürlich immer auf verschiedene Arten deuten. Man kann sie eben positiv und negativ deuten. Das ist ja mal ein Aspekt. Man kann, wie gesagt, sagen, okay, das Frauenbild ist verzerrt, deswegen bekommen Frauen eher das Sorgerecht. In der Hinsicht würde ich aber immer argumentieren, wenn jemandem mehr Freiheiten zugestanden werden, und das ist ja de facto der Fall, dass nur weil die Frau das Sorgerecht zugestanden bekommt, heißt es ja nicht, dass sie es zum Beispiel annehmen muss. Sie hat immer noch die Möglichkeit, das Kind zur Adoption freizugeben. Sie hat dahingehend mehr reproduktive Rechte. Und da ist die Frage danach, ob dieses Stereotyp nun positiv oder negativ ist, eigentlich zweitrangig. Sondern es geht darum, wer bekommt Rechte zugesprochen und wem werden sie verwehrt. Und in dem Fall ist es so, dass der Mann da eben keine Möglichkeit hat, sich anders zu entscheiden. Er muss mit der Entscheidung letztendlich leben, während die Frau beide Optionen hat. Sie kann das Sorgerecht annehmen oder wenn sie es eben nicht möchte, kann sie es auch wieder abgeben. Sie kann das Kind abgeben, zur Adoption abgeben und der Mann hat dahingehend keinen kein Mitspracherecht. Und das ist ja eigentlich das Problem dahinter. Also das Frauenbild ist definitiv verzerrt. Die Frage ist nur, will man es jetzt positiv oder negativ werten? Das kann man gerne diskutieren. De facto ist es aber so, eine Partei bekommt Rechte zugesprochen und die andere bekommt sie verwehrt. Und daran liegt ja eigentlich das Problem. Absolut. Und wie würdest du es lösen? Denn die Gesetzeslage, so wie du geschildert hast, ist ja eigentlich neutral. Also die Gesetzestexte per se. Ja. Muss denn dann der Jurist sensibilisiert werden? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, wie man dagegen vorgehen soll. Weil ich, wie gesagt, meine Perspektive ist immer auch durchaus biologisch geprägt. Und da würde ich auch durchaus argumentieren, also es gibt Argumente dafür, warum man Frauen eher das Sorgerecht zuschreiben möchte, da sie eben aufgrund der Geburt, aufgrund der Schwangerschaft einen anderen Bezug einfach auf dieser Ebene bereits zum Kind haben. Das heißt, man kann auf der Ebene durchaus argumentieren, hier ist es vielleicht gerechtfertigt zu sagen, Frauen sind diejenigen, die mit der körperlichen Belastung zu tun haben, die letztendlich eine stärkere Bindung haben. Sie haben eben entsprechend ein höheres Recht, höheres Mitspracherecht dabei und dann kann man es damit rechtfertigen. Was aber teilweise gemacht wird, ist, und wird auch in der Doku gezeigt, dass wirklich sehr, sehr extreme Fälle dadurch entstehen können, wo die Mutter eben ein Kind zur Adoption freigibt, obwohl der leibliche Vater ja zum Beispiel das Sorgerecht übernehmen würde, aber keine Chance hat, das zu bekommen. Und ich denke, da muss es auf jeden Fall möglicherweise Änderungen im Gesetz geben und es muss entsprechend auch eine kulturelle Veränderung stattfinden, dass man sagt, man muss dafür quasi sensibilisiert werden, dass solche Entscheidungen nicht gefällt werden. Wobei ich mich da auch immer ganz, also es sind natürlich Extremfälle, die gezeigt wurden in der Doku, aber wie absurd eine Entscheidung eigentlich von einem Richter sein muss, wo offensichtlich ist, dass der leibliche Vater das Kind gerne versorgen würde, dass es trotzdem an die Adoptionsfamilie weitergegeben wird. Da sind aber wieder tiefgründige Probleme in der Wahrnehmung letztendlich vorhanden und die kann man nicht nur über die Gesetze verändern. Da wird man auf jeden Fall auch auf kultureller Ebene, sozialer Ebene wird man da Veränderungen schaffen müssen über lange Sicht, dass da eine andere Perspektive auf den leiblichen Vater in dem Fall gebracht wird. Und gibt es für dich einen Schwerpunkt der Doku, den du noch gerne besprechen würdest, der dir am Herzen liegt? Das heißt also irgendein Phänomen, das dort geschildert wird? Ja, also ich finde die Sache mit der häuslichen Gewalt noch ganz interessant. Da wird ja auch in der Doku dieses Duluth-Model angesprochen. Das ist ja auch schon sehr verschrien. Mir war auch nicht bewusst, dass das eben in so einer Universität quasi in Minnesota, glaube ich, entwickelt wurde. Und Das ist seit 2006, glaube ich, in irgendwie 32 Bundesstaaten in den USA wird das angewandt, wo es grundsätzlich darauf umgeht. Also erstmal, dieses Konzept ist rein feministisch geprägt, also aus einer feministischen Theorie entstanden. Und die Grundannahmen davon sind, dass der Mann immer der Verursacher von Gewalt letztendlich ist. Und darauf basieren dann alle weiteren Schritte. Also wie die Polizei umgehen muss, wenn sie zu einem Streit zwischen Ehepartnern gerufen wird, muss der Mann entsprechend mitgenommen werden, dann muss aus dem Haus geschafft werden und so weiter. Das ist ein Punkt, da sehe ich auch noch das größte Unverständnis auch, warum da nicht zum Beispiel von Politik gegen vorgegangen wird. Weil da ist es aus meiner Sicht am offensichtlichsten, dass da einseitig quasi vorgegangen wird, aus meiner Sicht ohne einen Grund, das zu machen. Wie gesagt, wir haben diese feministische Theorie, die besagt eben, dass Männer die Verursacher sind. Warum das so sein soll, wird eben entsprechend nicht belegt. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt eben diese Versorgung von Opfern, zum Beispiel in häuslicher Gewalt, wo eben über, ich weiß nicht wie viele, tausend oder hunderte Frauenhäuser vorhanden sind, aber maximal eins, glaube ich, in den USA, was überhaupt Männer aufnimmt. Und selbst in den Frauenhäusern, dass auch keine Möglichkeit besteht, dass da Männer zumindest zur Beratung kommen können, sich irgendwie Hilfe holen können und sogar die Kinder der Frauen in den Frauenhäusern ab spätestens 12 Jahren da raus müssen und woanders hin müssen. Das ist so ein Aspekt, ich weiß nicht, wie da eure Perspektive drauf ist. Das ist, was mich immer wieder schockiert, wenn ich das höre, weil das ist für mich das Offensichtlichste, wo einfach wirklich Missstände herrschen, wo man eindeutig sehen kann, ein sehr, sehr großer Teil der männlichen Bevölkerung ist davon betroffen. Das ist sehr, sehr gut belegt. Da gibt es sehr viele Studien drüber, die das eben entsprechend dargestellt haben. Es wird komplett ignoriert und dieses Thema der häuslichen Gewalt wird immer wieder nur als ein rein gegendertes Problem, das nur Frauen betrifft, der Mann als Täter, als gewaltbereiter Mann, der sich nicht beherrschen kann, der seine Frau dominieren möchte und schlagen möchte, dargestellt wird. Und da tut sich aus meiner Sicht sehr, sehr wenig momentan. Du hast jetzt auch einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, den ich tatsächlich auch jetzt vergessen habe. Gut, dass du es ansprichst. Und zwar diese Rechtswahrnehmung in Bezug auch auf häusliche Gewalt, die in so vielen US-Bundesstaaten tatsächlich die Richtlinie ist, wirkt sich auch dahingehend aus, sogar als letzte Konsequenz, dass der Mann nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder er gesteht, das mindert das Strafmaß, oder er gesteht nicht, das erhöht ein Strafmaß. Das heißt, es geht jetzt auf jeden Fall, also er wird auf jeden Fall eine Sanktion erleiden. Und unabhängig davon, ob er eine Schuld aufweist oder nicht, schuldfähig ist oder nicht, wird er auf jeden Fall eine Schuld erleiden oder beziehungsweise eine Sanktion. Das heißt, es gibt keinen Ausweg, als sozusagen die Schuld auf sich zu nehmen, um zumindest ein Strafmaß herabzusetzen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr brachiale Methode. Also vor allem, weil die Schuldfrage von vornherein in Anführungsstrichen geklärt ist. Und es keine Alternative gibt zur Schuld des Mannes, auch in Bezug auf das Anwenden von Sanktionen durch staatliche Institutionen. Vor allem war ja oftmals dann sogar für die Polizisten ja offenbar klar, es wurde, glaube ich, auch in der Doku angesprochen, dass wo es um einen Fall ging, wo dann der Polizist zu dem Mann sagte, der von seiner Frau bedroht wurde, dass beim nächsten Mal er darauf achten soll, dass sich deine Frau bloß nicht den Fingernagel abbricht, denn sonst wird er auf jeden Fall, kommt er in den Knast auf jeden Fall. Und zwar den Fingernagel abbricht, während sie ihn schlägt. Genau. Also während sie tatsächlich von sich aus Gewalt anwendet, dass sie sich selbst nicht zu verletzen habe. Denn wenn das einträfe, würde tatsächlich die Schuld auch auf den Mann treffen, dass die Frau, während sie ihn schlug, tatsächlich dann auch Schaden erfuhr. Ja, und das zeigt auch sehr gut, dass diese Falschwahrnehmung nicht unbedingt auf der Ebene der sag ich mal, auf dieser ganz grundlegenden Ebene stattfindet. Also nicht die Polizisten haben ein verzerrtes Bild. Die wissen wahrscheinlich ganz genau, dass es möglicherweise auch der Fall ist, dass die Frau den Mann vorher provoziert hat, geschlagen hat, wie auch immer. Da gibt es mehrere Situationen. Es ist immer sehr kompliziert. Also es ist wirklich eine Situation zwischen zwei Menschen, die da eben einen Konflikt haben. Aber sie können auch gar nicht anders handeln, denn ihnen wird quasi von oben diktiert, wie sie sich zu verhalten haben, auch wenn die Situation vielleicht eine ganz andere ist. Und das ist eben der Punkt, wenn so ein Modell entwickelt wird, aus einem rein theoretischen Ansatz, aus einem rein feministisch-theoretischen Ansatz, ohne Bezug zur Realität, ohne Bezug zu Daten, zur Praxis. Es wurde nicht untersucht, wie häufig sind wirklich Männer gewalttätig, wie häufig sind Frauen gewalttätig. Das sind alles erst Informationen, die im Nachhinein erhoben wurden. Dieses Modell wurde rein theoretisch entwickelt und wird einfach grundsätzlich eingesetzt und gibt es einfach keine Möglichkeit, da auch abweichend davon zu handeln. Das ist für mich vollkommen unverständlich, wie man da nicht an den Punkt kommt zu sagen, wir müssen irgendwo dieses Problem angehen. Und da gibt es sehr, sehr, es gibt nach und nach Bewegung in der ganzen Frage, aber es ist wirklich, gerade dieses häusliche Gewaltsthema ist für mich immer noch, es ist sehr, sehr eindeutig, weil es auch so offensichtlich, also die Macht davon zu sagen, ja, der Mann ist doch stärker. Der Mann, wenn er wirklich will, dann kann er seine Frau doch einfach, ne, dann hält er sich fest oder er kann das verhindern oder er muss sich ja letztendlich beherrschen. Wenn er zuschlägt, ist es ja wirklich sehr gefährlich und wenn die Frau zuschlägt, da kann ja nicht viel passieren. Das ist ja auch immer so eine versteckte Frauenfeindlichkeit da drin eigentlich, dann davon auszugehen, dass Frauen nicht in der Lage sind, einen Menschen wirklich ernsthaft zu verletzen, vor allem keinen Mann. Dabei können Frauen Waffen verwenden, dabei können sie irgendwelche Gegenstände benutzen. Sie haben alle möglichen Möglichkeiten, ihrem Partner auch weh zu tun, nicht nur physisch, sondern auch emotional. Und dass das überhaupt gar nicht in der Diskussion aufkommt, dass es immer so eine einseitige Darstellung ist, das ist für mich, wie gesagt, es wurde in der Doku angesprochen und das ist für mich aber eins mit der größten Probleme, wo ich wirklich sehr, sehr viel Unverständnis auch nur habe, dass das nicht weiter diskutiert wird. Und du sprichst ja auch einen Aspekt an, nämlich die Physis. Ja, das heißt also, dass man immer noch dieses Bild vor Augen hat, also in Bezug, also dass es immer wieder mit einer Rolle spielt, dass die Frau als das schwächere, physisch schlechtere Geschlecht wahrgenommen wird. Mhm. Das wirkt sich aber auch auf Situationen aus, in denen tatsächlich die Physis von Mann oder Frau keine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn im Straßenverkehr mit einem Fahrzeug eine Frau einen Mann zu Tode fährt, erhält sie eine viel geringere Strafe als im umgekehrten Sinne, wenn ein Mann eine Frau zu Tode fährt. Und obwohl faktisch physisch die Physis des Mannes oder zusätzlich der Frau oder des Fahrers überhaupt keine Rolle spielt, denn es ist ein Fahrzeug. Das heißt, das wirkt sich sogar auch rechtlich so aus, dass auch wenn die Physis selbst keine Rolle spielt, der Mann dennoch stärker bestraft wird. Ja, da gibt es ja diesen Begriff, den Gender Sentencing Gap, also dass wirklich Männer ja auch im Schnitt für die gleichen Verbrechen bis zu 60% längere Haftstrafen bekommen Und das ist auch ein Aspekt, der auch immer wieder dargestellt wird, wo für mich nicht nachvollziehbar ist. Also es liegt nicht an der Gesetzgebung, sondern es ist auch wieder rechtliche, also die Auslegung des Rechts, die von Richtern gemacht wird, wo gesagt wird, ja, Männer sind gefährlicher, sind vielleicht der destruktivere Part in der Gesellschaft. Es ist gerechtfertigt, da bestimmte Strafen anzulegen, während bei Frauen eben eher ein Auge zugedrückt wird. Und ich glaube, dass da dieser Aspekt, dieser biologische Aspekt auch wieder eine Rolle spielt, dass man erstmal Frauen es nicht unbedingt zutraut, weil sie schwächer wirken, weniger Muskelmasse zum Beispiel haben, weniger bedrohlich wirken. Und dass sie natürlich auch wieder dieser versteckte Instinkt, Frauen haben ja immer noch die Möglichkeit, eben Kinder zu erziehen, Kinder in die Gesellschaft einzubringen. Sie haben nochmal einen anderen Wert für die Gesellschaft, als es eben zum Beispiel einen Mann macht, der zum Verbrecher geworden ist. Ein Verbrecher, jemand, der quasi die Gesellschaft letztendlich missachtet hat, der irgendwelche Gesetze gebrochen hat, der hat gar keinen Nutzen mehr für diese Gesellschaft, während eine Frau, die das Gleiche gemacht hat, zumindest noch in der Lage ist, Nachwuchs zum Beispiel zu zeugen und großzuziehen. Das ist natürlich immer eine sehr mechanische und auch eine sehr böswillige Darstellung und ich glaube auch nicht, dass wirklich Richter da sitzen und diese Gedankengänge wirklich haben. Aber unterbewusst spielt das eine Rolle, dass man dann milder mit Frauen umgeht und dann wahrscheinlich eher dazu geneigt ist zu sagen, ja, klar, das Verbrechen war schlimm, aber wir können da eben mal ein Auge zudrücken. So, Doc, ja. auch wenn ich das eigentlich gar nicht ansprechen wollte, aber es ist einfach zu frisch und du musst mir nachsehen bitte, dass wenn ich jetzt so 2-3 Fragen dazu stelle. Ich gehe davon aus, dass du weißt, worauf es hinausläuft. Es gab ja diesen Konflikt zwischen dir und Funk. Ja. Und wie siehst du denn diese Entwicklung? Denn die Fronten sind ja auch sehr verhärtet. Siehst du irgendeinen Ausweg, einen vernünftigen Ausweg? Siehst du noch die Möglichkeit, dass es dennoch so eine Dialogbereitschaft kommt? Also ich sage mal so, ich gehe davon aus, dass es sich auf lange Sicht nicht vermeiden lässt. Ich denke, der Druck wird weiter steigen und das sieht man ja auch an den Zahlen, die man sich angucken kann, an den Kommentaren, an den Reaktionen und so weiter. Und diese Geschichte, die immer wieder aufgetischt wird, ne, dieses Narrativ von die bösen Hater und die wollen ja letztendlich nur uns beleidigen, die wollen uns ja nur loswerden und so weiter und so fort. Das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Also diese Geschichte wird irgendwann alt werden. Und letztendlich ist Funk oder in dem Fall Jäger und Sammler, das ist ja auch dieser Punkt, wo wir konkret kritisiert haben, die werden an den Punkt kommen, wo sie irgendwem Rede und Antwort stehen müssen. Das heißt, entweder sind es wir, also die Kritiker letztendlich, wo sie dann sich auf einen Dialog einlassen müssen und zum Beispiel auch eine Online-Debatte, eine inhaltliche Debatte, oder ab einem gewissen Punkt werden sie ihren Verantwortlichen bei ARD, ZDF, bei den öffentlich-rechtlichen Rede und Antwort stehen müssen, denn davon gehe ich stark aus. Was sie dort machen, das wird evaluiert. Das wird beobachtet, wie gut kommt das an, wie viele Leute erreichen wir, was kriegen wir für Kommentare, was kriegen wir für Likes und Dislikes. Und irgendwann wird dann ein Zwischenbericht und ein Endbericht geschrieben werden müssen, wo drin steht, ja, das Projekt, was wir hier gestartet haben, war ein Erfolg oder es war kein Erfolg. Und ich glaube, wenn dann die Verantwortlichen, die jetzt wahrscheinlich gar keinen wirklichen Blick darauf haben, die haben das genehmigt und die gucken am Ende dann, okay, was ist dabei rausgekommen, wenn die dann sehen werden, ja, die Ergebnisse sind wirklich im Keller komplett, dann geht es den Leuten wahrscheinlich an die Förderung. Das heißt, dann werden die Programme entweder eingestellt oder bis dahin passiert irgendwas, wo sie das Vertrauen in die Zuschauer zurückgewinnen. Und ich denke, dass das eben einen Druck erzeugt, der eben jetzt immer größer werden wird. Und ich gehe davon aus, dass irgendein Teil dieses Zusammenschlusses, es sind ja mehrere Kanäle, die da teilnehmen, wird in den Dialog treten müssen. Entweder mit den Leuten, die kommentieren und sich beschweren, oder wirklich mit den Leuten, die YouTube-Videos machen, die konkret Kritik äußern und letztendlich auch da den Finger drauf zeigen letztendlich. Davon gehe ich stark aus. Das wird irgendwann kommen. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Dieser Versuch, der jetzt stattgefunden hat, mit Jäger und Sammler, war ja aus meiner Sicht ziemlich dilettantisch. Und ich glaube, das haben sie auch nicht wirklich durchdacht, was dabei am Ende dabei rauskommt. Und ich hoffe, dass das vielleicht nochmal einen zweiten Versuch geben wird, mit dann letztendlich mehr Zugeständnissen, die sie machen werden. Oder vielleicht macht es auch ein anderer Kanal aus dem Funknetzwerk. Vorhin habe ich erst gelesen, dass jetzt ARD, glaube ich, auch mit so einer Aktion gestartet hat, mit dass Hater ihr Gesicht zeigen sollen oder so, dass dann Leute auf Facebook die Kommentare schreiben, sollen in den Dialog treten, live mit Verantwortlichen und Moderatoren von ARD und ZDF, weil auch wieder diese Narration, das Narrativ erzählt wird, dass Anonymität ja zu Hass führt und dass man eher bereit ist, Hassbotschaften zu vermitteln und so weiter. Das wird aus meiner Sicht auch nicht funktionieren, aber es zeigt zumindest, dass diese Fronten ein bisschen aufbrechen. Man ist offenbar nicht mehr dabei, nur zu ignorieren. Man versucht, sich ranzutasten an den Dialog. Man merkt, dass die Verantwortlichen im Zugzwang sind, weil sie merken, die Büchse der Pandora, die kann man nicht mehr zumachen. Also man kann zwar die Kommentare ausblenden, man kann die Likes, Dislikes ausblenden, aber das sieht immer schlecht aus und die Kritik wird nicht aufhören. Also die Kritik wird einfach weitergehen und man muss irgendwann auch zu einem Konsens kommen. Meinst du, dass die Öffentlich-Rechtlichen einfach dieses neue Medium Internet immer noch nicht richtig verstanden haben? Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein großer Aspekt. Ich denke, dass immer noch so ein bisschen diese Idee vorherrscht, das ist so eine Einbahnstraße, wie Fernsehen, wie Radio, so nach dem Motto Funk zum Beispiel. Das sind die Sender, die schicken Informationen raus und da kommt nicht wirklich viel zurück. Und das ist ja jetzt, dieses Verhältnis ist ja komplett umgedreht worden. Also im Prinzip sind die Leute, die wirklich Gelder dafür bekommen, die finanziert werden, ob jetzt privat oder auch staatlich, durch Gebühren und so weiter, die sind auf dem gleichen Spielfeld wie Privatpersonen, wie ich jetzt zum Beispiel. Und die Hürden, um Videos zu machen, um Inhalte rauszustellen, die werden immer, immer geringer und immer mehr Leute können daran teilnehmen. Und ich glaube, mit diesem auch wieder Macht- und Kontrollverlust, der da stattfindet, dass eben man sich auf dem gleichen Spielfeld befindet und man sich die gleichen Regeln halten muss, das ist, glaube ich, noch nicht wirklich verstanden worden. Ich glaube, man denkt immer noch von sich selbst als Teil der Öffentlich-Rechtlichen, wir haben irgendwie eine höhere Position. Wir können so ein bisschen nach unten sprechen zu diesem, ich sage jetzt mal böse, zum Pöbel, der jetzt sich hier irgendwie aufbegehrt und wir müssen da gar nicht so wirklich drauf eingehen oder wir tun das so ein bisschen ab. Ich denke, da ist wirklich viel nicht verstanden worden. Aber sie merken, glaube ich, immer mehr, dass das nicht funktioniert. Also dass es auch, wie gesagt, nicht weggehen wird. Und wie siehst du die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien hier im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz? Denkst du, dass sie einfach mit sehr viel Ungeduld und vielleicht auch wenig Kenntnissen sich einfach nur in dieses Medium Internet einkaufen wollten, möglichst viele Kanäle, möglichst viele Formate und dass sie das dann wie jetzt vielleicht auch einfach so stark bereuen werden, dass es ein sehr starker Imageverlust sein wird für Sie als Institution, dass sich jetzt vielleicht noch auf Jahre auswirkt. Denn ich gehe davon aus, dass das, was sich mit euch ereignet hat, mit dir, mit Dorian und mit Schlomo, dass sich das auf jeden Fall langfristig auswirken wird. Und dass die traditionellen Medien oder Mediensysteme, über die Sie mit der Bevölkerung kommunizierten, sprich dieses Frontale, dieses wie Fernsehen, wie Radio, dass vielleicht auch schon eine Tendenz absehbar war, nur dass dann jetzt das Internet einfach viel populärer geworden ist, dementsprechend auch die Menschen verstanden haben, dass es eine stärkere Interaktion gibt mit dem Sender, nicht nur als Empfänger. Mhm. Und dass es da, dass diese riesigen Maschinerien wie die Öffentlich-Rechtlichen einfach zu schwerfällig sind, um jetzt noch umzuschwenken. Nicht nur in Bezug auf die Dialogfähigkeit oder Bereitschaft, sondern auch in Bezug auch auf das richtige Anwenden des Mediums. Wie siehst du das jetzt mittel- und langfristig? Also die Funktion der Öffentlich-Rechtlichen in diesem Medium. Also ich gehe davon aus, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen in Bezug aufs Internet irgendwann neu definieren müssen. Also ich glaube, das, was gerade stattfindet, wird irgendwie wirklich zu Boden fallen, ne? Flugzeugabsturz, wie auch immer, wird komplett zerstört werden und es wird einfach einen neuen Aufbau geben müssen mit einer neuen, vielleicht auch einer neuen Zusammensetzung an Leuten, die das machen, die vielleicht wirklich auch schon Erfahrungen im Bereich YouTube haben, also schon länger und dann auch mit der Community quasi in Interaktion getreten sind. Das wird langfristig wird einfach nicht anders gehen, als das genau so zu machen, weil ich glaube, so wie der momentane Stand ist, tut sich da entsprechend einfach nichts. Und das ist auch gut, wie du es gesagt hast, diese Maschinerien sind zu schwerfällig. Man hält quasi immer noch an diesem alten Programmformaten, wie man quasi auch mit dem Publikum umgeht, quasi fest, versucht das so ein bisschen hipper und moderner zu machen, versucht sich so Themen anzueignen, die so wahrgenommen werden, als wenn die jetzt gerade hipper und modern sind. Das ist ja gerade diese ganze soziale Gerechtigkeit und SJW-Themen und so weiter, dass das immer ein großes Thema spielt. Es wird zwar gemacht, aber eben man merkt, dass es eben irgendwie konstruiert ist und dass man auch mit der Reaktion nicht umgehen kann. Also ich Ich hoffe wirklich, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen dahingehend neu definieren, weil ich glaube, ich bin nicht gegen öffentlich-rechtliche Medien. Ich bin der Meinung, dass sie einen wertvollen Beitrag leisten können, vor allem unabhängig von kommerziellen Interessen. Das ist ja der große Vorteil, den öffentlich-rechtliche Medien haben. Sie haben ein festes Budget und sie müssen sich eigentlich nicht darum kümmern, wie hoch sind die Zuschauerzahlen. Aber sie müssen darauf achten, dass das, was sie machen, wirklich den Richtlinien entspricht, also den Bildungsauftrag erfüllt. Dass sie sich wirklich nicht auf Meinungsmache beschränken und irgendwie so Halbwahrheiten verbreiten, wie es ja öfter der Fall war bei einigen Kanälen dort, sondern dass die einfach einen anderen Standard auch haben als zum Beispiel so ein Bibi's Beauty Palace oder wie auch immer das heißt, wo man sagt, okay, das ist eben eine Privatperson, die macht das kommerziell, die will damit Geld verdienen, soll sie machen, völlig okay. Aber ich habe einfach für die Öffentlich-Rechtlichen einen ganz anderen Standard und ich glaube, wenn sie den erfüllen würden, dann wäre es eine sehr große Bereicherung. Aber im aktuellen Zustand gehe ich nicht davon aus, dass sie das hinbekommen werden. Man wird so lange damit kämpfen jetzt, bis es einfach unvermeidlich ist oder bis eben dieses Projekt Funk quasi ausläuft, bis man letztendlich Rede und Antwort stehen muss von den Verantwortlichen, wo dann gesagt wird, ja, das Projekt war einfach ein Misserfolg. Das können wir so nicht weiterführen, wir müssen das irgendwie neu aufstellen. Das erwarte ich jetzt fast eher an, da wird es einen zweiten Versuch geben, der hoffentlich aus den Fehlern der alten Riege jetzt hier gelernt hat, aber das ist schwer abzuschätzen. Ich hoffe einfach, wir kriegen die Kurve. Entschuldige, ja. Warum sollte es abgebrochen werden? Also ich meine, wenn es keine Begrenzung von Geld gibt und es gibt keine, wenn sie quasi sich selbst kontrollieren, es gibt ja, ich bin nicht sicher, ob es da eine übergeordnete Macht gibt, wenn sie sehen, ich meine, es läuft ja und das Geld bekommt so oder so an, also was glaubst du, warum ja, soll es? Also das ist auch ein bisschen Spekulation auf meiner Seite. Ich bin ja selber Universitätsmitarbeiter, kenne den Betrieb, zumindest in staatlichen Instituten und ich gehe davon aus, daher ist klar, die GEZ ist nicht unbedingt vergleichbar mit einer Universität zum Beispiel, aber auch da gehe ich davon aus, es gibt nicht ein großes Konto, wo sich jeder das Geld nehmen kann, wie er möchte, sondern da werden einfach Projekte ausgeschrieben. Da wird gesagt, okay, wir wollen ein neues Online-Format erstellen, wir haben so und so viel Geld zur Verfügung, das ist ein Projekt, das läuft für so und so viele Jahre und dieses Projekt muss eben entsprechend nach Ablauf dieser Frist, sagen wir mal 4-5 Jahre geht es um ein Projekt, da wird eben ein Konzept aufgestellt, da werden Leute engagiert, die das übernehmen und dann muss am Ende, evaluiert werden, da muss gesagt werden, okay, war es ein Erfolg, weil auch die Öffentlich-Rechtlichen wollen natürlich keine Gelder verbrennen. Sie wollen wahrscheinlich keine Gelder ausgeben für Dinge, die einfach keinen Erfolg versprechen oder die sogar eher einen Image-Schaden verursachen. Das heißt, irgendwann wird der Punkt kommen, wo man Rede und Antwort stehen muss für jemanden, der das Geld verteilt. Und ich gehe auch davon aus, dass Funk so ein Projekt sein wird, wo entsprechend am Ende geklärt werden muss, wie erfolgreich war das, wie viele Leute haben wir erreicht, wie ist die Rezeption in der Bevölkerung, bei den Zuschauern. Und wenn die durchgehend negativ ist, dann bezweifle ich, dass so ein Projekt nochmal verlängert wird. Dann wird eher gesagt, wir stampfen das ein und wir machen ein neues Projekt. Das ist ja auch bei Sendungen auf den Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich ähnlich. Die haben eine Sendung, die läuft so und so viele Folgen und irgendwann, wenn die Zuschauerzahlen sinken, wenn die Rezeption nicht mehr gut ist, dann wird die irgendwann eingestellt. Also da gibt es ja auch gewisse Marktzwänge oder objektive Kriterien, wo entschieden wird, ob wir das weiterführen möchten. Und wie gesagt, das ist Spekulation von meiner Seite aus. Ich kenne nicht die Prozesse innerhalb von ARD, ZDF, von Funk generell, aber ich würde davon ausgehen, dass es so eine Art Vorgabe gibt. Es ist zeitlich begrenzt, so ein Projekt, und irgendwann muss geklärt werden, war es ein Erfolg oder war es kein Erfolg. Und wenn ich mir das versuche, objektiv anzugucken, was ich gerade sehe bei vielen Funkkanälen oder zumindest bei einigen, jetzt auch hier ganz anders, ein gutes Beispiel, das funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, es kann passieren, dass das ganze Projekt irgendwann nicht mehr gefördert wird oder dass einzelne Kanäle einfach ausscheiden werden, wo gesagt wird, okay, wir machen so eine Evaluation für jeden einzelnen Kanal. Und Jäger und Sammler haben einfach super schlecht abgeschnitten. Tut mir leid, Leute, ihr seid nicht mehr Teil von Funk. Das kann durchaus passieren. Und Doc, wie siehst du jetzt, siehst du einen Auftrag deiner Community? Siehst du einen Auftrag deiner Community, auch dran zu bleiben? Auch jetzt hypothetisch gesprochen, wenn diese Schlacht mit Funk in Bezug auf Jäger und Sammler sozusagen, wie auch immer der Ausgang sein wird, passé ist, der Vergangenheit angehört, was auch immer auch für eine Lösung angewandt wird, sei es intern bei Funk, dass der Kanal nicht mehr eine Rolle spielen wird, dass das Budget gekürzt wird oder gar der gesamte Betrieb eingestellt wird von Jäger und Sammler oder dass die Inhalte modifiziert werden oder neue Hosts und neues Personal eingestellt werden. Wie siehst du deine Rolle? Weil siehst du einen Auftrag deiner Community? Siehst du einen Auftrag der Befürworter, dieser Skeptiker, auch deines Channels und auch anderer Channels, in Bezug auch auf die Öffentlich-Rechtlichen, über Jäger und Sammler hinaus? Das ist eine gute Frage. Also ich würde mich erstmal immer davon distanzieren, zu sagen, es gibt ein konkretes Ziel, einen konkreten Auftrag. Für mich ist es so, ich kritisiere Inhalte, ich bin der Meinung, es ist einfach ein Interessensfeld von mir und ich bin auch der Meinung, dass sowas wichtig ist, gerade im deutschsprachigen YouTube. Denn wenn man mal den Vergleich zieht, gerade im Raum des englischsprachigen YouTube, haben wir hier in Deutschland eine ganz, ganz andere Landschaft. Auch wie mit Content überhaupt umgegangen wird, welche Arten von Content es gibt, es ist wirklich aus meiner Sicht sehr oberflächlich, sehr platt. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber ich denke, hier ist das Potenzial, was zu verbessern. Und eine Möglichkeit ist eben, Kritik zu üben, auch Selbstkritik. Und ich würde jetzt die YouTube-Community als eine Gemeinschaft begreife von Leuten, die hierher kommen, ihre Zeit verbringen, die Content konsumieren wollen, dann ist es sinnvoll, auf diese Missstände hinzuweisen und zu zeigen, hier, das geht auch anders. Und wir müssen jetzt nicht den 20. Prank-Channel haben oder den 20. Beauty-Channel. Das Gleiche gilt auch für die Öffentlich-Rechtlichen. Wenn hier Informationen, also es wird ja als eine Art Bildungsauftrag wahrscheinlich verstanden, Informationen, wirklich junge Leute zu erreichen und mit entsprechenden Ideen zu versorgen. Und wenn die aus meiner Sicht zum Beispiel faktisch nicht korrekt sind, wenn die ideologisch motiviert sind und nicht auf Basis von Fakten passieren, dann sehe ich darin die Verpflichtung damit, darauf hinzuweisen und die Kritik zu üben. Bei Funk würde ich es eben deswegen vor allem fokussieren, das würde ich auch sagen, dass das eben, wenn ich jetzt die YouTube-Gemeinschaft eben so als Gruppe begreifen möchte, dass es eben die Leute, die interessiert sind, das auch weiterhin vertun sollten, weil ich bei den Öffentlich-Rechtlichen auf jeden Fall das Potenzial sehe, dass man da deutlich was verbessern kann. Wenn das Feedback entsprechend da ist, und ich glaube, ich sehe auch hier eher die Verpflichtung, dass sie bereit sein müssten, diese Probleme anzugehen, die angesprochen werden. Wenn jemand einen privaten Kanal macht und dann meint, er muss eben sehr oberflächlichen Inhalt machen, das kann jeder tun, wie er möchte. Dann ist es eher die Aufgabe der Community selber, neue Kanäle aufzumachen und selber Content anzubieten, der interessanter ist. Aber gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, vor allem, weil wir ja letztendlich alle in Deutschland, die in einem Haushalt wohnen, Geld dafür bezahlen, ist eine andere Beziehung zwischen uns als Konsumenten und den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich bin der Meinung, dass man da auf jeden Fall auch wirklich jederzeit bereitstehen muss und darauf hinweisen muss, wenn das nicht funktioniert. Das Recht haben wir aus meiner Sicht und das müssen wir entsprechend auch ausüben, indem wir das laut und deutlich klar machen. Das würde ich eben, wie gesagt, nicht als allgemeines Ziel präsentieren. Das ist einfach so eine Geisteshaltung, sage ich mal, die dadurch automatisch entsteht, dass wir sagen, wir wollen guten Content hier haben, wir wollen sachlich korrekten, faktisch korrekten Content hier haben. Und wenn jemand meint, er kann das quasi für sich einsetzen, er kann manipulieren, er kann hier seine Ideologie irgendwie einimpfen letztendlich, obwohl es dafür keine Grundlagen gibt, dann wird, glaube ich, ein Großteil der Leute, die hier wirklich interessiert sind, die sich als skeptische Personen bezeichnen, werden automatisch da sich darauf anspringen und entsprechende Kritik üben. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn man so eine Art, im Englischen gibt es den Begriff des Watchdog, ne? Also jemand, der wirklich ein Auge auf alles hat, der darauf achtet, dass solche Sachen eben nicht passieren oder wenn sie passieren, dass man darauf hinweist, wenn man sowas etablieren kann. Das muss nicht unbedingt ich sein. Das kann jemand anders sein, das können andere Kanäle sein. Ich hoffe auch, dass sich mehr Leute berufen fühlen, solche Kanäle aufzumachen, Kritik zu üben, auch gegenseitig Kritik zu üben. Wenn man das etablieren kann, dann glaube ich, kann man nach und nach zu einem besseren Gesamtcontent auf dieser Plattform hinarbeiten. Und das wäre, sage ich mal, mein persönliches Ziel, dass man sowas wirklich dauerhaft etablieren kann mit wechselnden Kanälen, weil, wie gesagt, wer weiß, wie lange ich das noch mache. Also ich werde das auch wahrscheinlich nicht 10 Jahre lang machen oder so YouTube-Videos, aber dass man da so eine Kultur entwickelt, eine Kultur heranzieht von Leuten, die sagen, Kritik ist wichtig, wir müssen sie üben. Und wir sind auch bereit, sie zu üben. Also wir sind bereit, sie auf eine möglichst sachliche Art, aus meiner Sicht, das ist immer die beste Variante, das zu üben, aber eben faktisch korrekt. Und wir sagen und zeigen wirklich auf dem Finger drauf, auf die Probleme, die wir sehen. Wenn wir das etablieren können, glaube ich, dann sind wir auf einem guten Weg, hier eine bessere Inhalte zu präsentieren. Und da, wie gesagt, sehe ich die Öffentlich-Rechtlichen vor allem in der Pflicht, weil wir da nochmal eine ganz andere Beziehung haben. Wir zahlen letztendlich dafür und das sind die Ersten, die Kritik spüren sollten, wenn es darum geht, guten Content anzubieten. Du sprichst auch hier die Channels an, die parallel zu deinen Channels sich auch mit so einer Kritik beschäftigen. Kritik von Jäger und Sammler oder der Öffentlich-Rechtlichen allgemein, je nachdem, welche Schwerpunkte gesetzt werden. Ich kann mich aber auch an einen Stream mit dir, Shlomo und Sally erinnern. Da ging es auch darum, es ging um das Phänomen der Vernetzung der Kritiker. Ja. Und da hast du auch dich sehr vorsichtig rangetastet an dieses Thema der Vernetzung. weil du mit, ich denke, das war das ein Problem, das jetzt, Problem ist vielleicht zu weit gegriffen, aber dass vielleicht die Herangehensweise sich so stark unterscheidet, dass wenn jetzt in einer externen Wahrnehmung nicht nur der Akteure selbst, sondern auch der Zuschauer, der Communities, der verschiedenen Channels, dass dadurch, dass sich dann vielleicht ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es eine Vernetzung zu einer Vernetzung kommt, ob sie tatsächlich existiert oder nicht, in dem Rahmen, wie das extern wahrgenommen wird, sei dahingestellt. Du hast dann auch sehr vorsichtig und sehr diplomatisch dich auch an Shlomo gewandt. Ja. Shlomo ist eine Ikone der Skeptiker-Szene im deutschsprachigen Raum. Mhm. Unabhängig davon, was man von seinem Stil hält, er ist eine der Ikonen und er ist eigentlich auch eine der Mittelpunkte. Das heißt, es geht sogar so weit, dass man das Gefühl hat, dass man auch sozusagen Shlomo als eine Art Speerspitze versteht. Neben dir, obwohl ihr, also du und Shlomo, ihr beide zählt meiner Ansicht nach als die Speerspitzen in Bezug auf die Kritik der Öffentlich-Rechtlichen und bestimmter Phänomene, gesellschaftlicher Phänomene, die sich in Deutschland und im deutschsprachigen Raum langsam ergeben, vielleicht auch aus einem transatlantischen Schwung aus dem angelsächsischen Raum, aus Nordamerika, SJWs etc. Ja. Jetzt ist die Frage, du hast auch Shlomo auch ganz vorsichtig gefragt, inwiefern bestimmte Ausdrucksweisen oder bestimmte verbale Mittel vielleicht auch zurückfallen auf die Wahrnehmung anderer Channels, und zwar jetzt nicht unbedingt im positiven Sinne. Shlomo hat sehr viel Effekt, ist sehr erfolgreich mit seinen Videos, ist einer der anerkanntesten Kritiker vieler Phänomene. Ich denke auch zu Recht, unabhängig davon, ob man seinen Stil mag oder nicht. Wie siehst du das? Also, weil ich denke, dass es bei euren Livestream mit Sally und mit Shlomo es zu keiner Konklusion gekommen ist in Bezug auf diesen Punkt. Da werde ich dir auch jetzt keine zufriedenstellende Antwort geben können, leider, weil ich auch noch sehr uneins bin. Das ist eine Sache, die wird erstmal die Zeit zeigen müssen. Ich würde aus meinem Bauchgefühl jetzt heraus sagen, also reine Spekulation, dass der Stil, den Shlomo hat, wie gesagt, aus meiner persönlichen Sicht ist da nichts Verwerfliches dran, aber ich verstehe vollkommen, dass er damit provoziert, denn er will damit provozieren. Und das ist auch dementsprechend vollkommen legitim, also haben dann Leute auch eben eine schlechte Meinung über ihn. Das muss man erstmal so hinnehmen. Das Problem ist eben, was ich sehe, ist, dass dieser eher vulgäre Stil, den er ja hat, vor allem recht kurzfristig zu vielen Erfolgen führt. Und das sieht man ja auch, er ist da auf jeden Fall auch sehr, sehr schnell wieder gewachsen, obwohl seine Kanäle mehrfach gesperrt wurden und so weiter. Also er hat auf jeden Fall eine Aura, die einfach anziehend ist. Und wahrscheinlich auch gerade wegen seiner Krassheit, wegen seiner Extreme. Ich sehe es eher dann zum Problem, wenn man quasi aus dieser Nische heraustreten möchte. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Wir sind hier auf jeden Fall eine Nische, auch mit der Größe von Shlomo und mir. Es ist eine Nische auch in YouTube Deutschland. Die kann, wenn sie eine breitere Bevölkerung erreichen soll, kann es, glaube ich, eher abschreckend wirken. Und das Problem ist immer dieser Guilt by Association. Das habe ich auch schon super oft in meinen Videos angesprochen. Ich weiß, es ist so ein, also diese Schuldzuweisung durch Assoziation. Also ich sehe zwei Leute, die irgendwie was Ähnliches machen oder sich miteinander unterhalten. Also gehe ich davon aus, diese beiden Leute machen auch gemeinsame Sache oder haben ähnliche Ansichten oder haben irgendwie irgendwas miteinander zu tun. Deswegen kann ich beide eben gleichzeitig kritisieren, obwohl das gar nicht stimmen muss. Und das Problem ist natürlich, dass es einfach so ein kognitiver Fehler ist, den wir einfach in uns drin haben. Das ist so eine Mustererkennung letztendlich, und die kann man auch im ersten Augenblick nur sehr schwer abstellen. Man muss da wirklich bewusst sich darauf einstellen, drüber nachdenken und es auch wirklich auflösen, diese Verzerrung letztendlich. Man kann das nicht von vornherein machen, muss es im Nachhinein durch wirklich aktive Überlegungen machen, okay, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, die beiden haben miteinander gesprochen, deswegen müssen sie nicht die gleichen Ansichten haben. Und diese Gefahr sehe ich eben dann, wenn es aus dieser Nische raus, raustritt und dann mehr Leute diese Videos schauen, dass dann die Gefahr besteht, dass dieser sehr krasse Stil von Shlomo eher hinderlich sein kann, dass das eben in den Vordergrund gerückt wird, was ja zum Beispiel Jäger und Sammler auch versuchen. Ich gehe stark davon aus, dass auch dieses Einladungsvideo, was sie hatten, erst vor allem darum ging, uns als diese Hater zu brandmarken. Und deswegen wurden auch diese Hasskommentare in Anführungszeichen am Anfang gezeigt. Deswegen wurden auch wir drei ausgewählt. Also es ging auch darum, diese Gruppe zu schaffen zwischen Shlomo, mir und Dorian, als ob wir quasi so dieses Triumvirat sind, was gemeinsam jetzt gegen die Öffentlich-Rechtlichen vorgeht. Wo wir Aber entschuldige, war es nicht einfach auch der Grund, könnte nicht der Grund sein, dass ihr einfach nur in Anführungszeichen die Gesichter davon wart, weil ihr die am lautesten waren? Also ich unterstelle den hier gesamten Leuten einfach nur, dass sie keine Ahnung hatten, worauf sie sich da genau einlassen und sie haben sich nicht länger mit euch befasst. Also deswegen denke ich mir, ihr wart quasi die lautesten und die am meisten verrätsen. Die ganzen Trolle haben ja keine Gesichter oder Channels, die jetzt wirklich diese Hasskommentare geschrieben haben. Ist auch ein vollkommen legitimes Argument. Das kann auf jeden Fall auch genauso sein. Wie gesagt, bei der Gruppenbildung, das kann sein wirklich, dass Julian und Sam einfach nur gesagt haben, okay, wir gucken jetzt, welcher Name am häufigsten fällt und so weiter, deswegen wählen wir die aus. Aber der Punkt ist trotzdem diese Vermischung, ne, der Hasskommentare am Anfang des Videos mit unseren Kanälen zum Beispiel, ist ja genau die gleiche Taktik, wo es darum geht zu sagen, okay, das ist alles eine Gruppe an Leuten, die irgendwie in einer Blase zusammenhängen und deswegen sind es alles Hater und da müssen wir gar nicht auf die Kritiker eingehen. Und ich sehe eben, dass dieses Phänomen sich eben auch wirklich weitertragen kann. Gerade wenn eben mehr Leute dazukommen, mehr Leute Interesse daran entwickeln, dass es dann eher hinderlich sein kann, sich sehr krass auszudrücken, wie das zum Beispiel Schlomo macht. Das heißt, ich erkenne komplett an, und ich finde, dass sein Stil auch aus meiner Sicht vollkommen legitim ist. Man kann sich so ausdrücken, er kann das gerne machen. Nur diese Provokation, die er betreibt, die kann ihm auch nach hinten losgehen. Und die Gefahr, die ich eben eher sehe, wenn man sich als Gruppe von selbst schon so darstellt, wenn wir sagen, wir sind die Skeptiker auf YouTube, wir sind irgendwie eine Einheit, wir haben gemeinsame Ziele und wir versuchen irgendwie jetzt hier die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel zu kritisieren, dann macht man sich selbst zur Zielscheibe, weil man wird immer diese äußeren Gruppierungen in dem Fall haben, die Interesse daran haben, uns jetzt zum Beispiel auch ebenfalls zu kritisieren. Man wird dann aber eben versuchen, nicht die starken Argumente, die Daten zum Beispiel heranzuziehen, sondern zu sagen, okay, guckt mal, ihr habt da einen dabei, der verbrennt einen Koran in seinen Videos. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch total islamophob und so weiter. Man versucht dann diese Diskussion auf diese Schiene zu bringen, dass man alle quasi über einen Kamm scheren kann auf Basis von einer Person, die sich eben sehr krass äußert zum Beispiel. Und da sehe ich eben das Problem. Deswegen möchte ich eigentlich diese Gruppenbildung vermeiden. Also das ist der eine Punkt, dass man sich natürlich auch angreifbar macht mit dadurch. Man kann es sowieso nicht verhindern. Das ist wieder, Leute werden uns eh als Gruppe erstmal wahrnehmen im ersten Moment, aber wenn man sich selber schon so darstellt als Gruppe, ist es natürlich nochmal gefährlicher, weil dann ist es auch nochmal eine Legitimation zu sagen, ja, die sagen selbst, sind die Gruppe, die Skeptiker, deswegen können wir das auch auf jeden Fall ganz legitim auch so darstellen. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, wo ich gerade in der englischsprachigen Szene das sehe, dass man so unterbewusst annimmt, man hat so eine Gruppe vor sich und alle haben so eine ähnliche Meinung, dass wenn es dann interne Streitigkeiten gibt, dass es dann sehr schnell zu einem riesigen Drama werden kann, weil dann einige Leute versuchen werden, diese Gruppe am Leben zu erhalten und versuchen werden, Abweichler irgendwie wieder auf Linie zu bringen und der Rest versuchen wird, eine neue Gegenbewegung zu entwickeln, die sich dann quasi untereinander bekriegen. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Ich bin der Meinung, wir sollten von vornherein als individuelle Kanäle agieren und uns auch so darstellen und entsprechend dann, wir werden automatisch ähnliche Ziele quasi verfolgen, wir werden ähnliche Kritiken üben, aber ich glaube, dass man so größere Probleme von vornherein vermeiden kann, einmal innerhalb so einer losen Zusammenschluss und auch von außen quasi gegen äußere Einflüsse. Und in eigener Sache, Doc, also jetzt, wie nimmst du uns wahr? Also, weil es ist witzig auch manchmal jetzt auch vielleicht zu hören, wie einer selbst wahrgenommen wird extern. Manchmal ist es so, dass man in seiner eigenen Welt lebt und sich nur selbst so wahrnimmt, wie aus seiner eigenen Perspektive. Wie siehst du uns, also uns als Smalltalkers? Siehst du uns auch eher als skeptisch oder eher neutral? Also, wie gesagt, ich kenne natürlich nicht alle Videos von euch. Ich habe mir eure Sachen mal angeschaut, auch wo ihr mit Sally gesprochen habt zum Beispiel. Die ersten 20 ganz ignorieren. Wo es um Martin Sellner ging und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr positiv überrascht von dem, was ihr macht. Auch die Themen, Variabilität, die ihr quasi anspricht, die verschiedenen Themen. Und ich nehme euch da entsprechend auch eher als neutrale Stimme erstmal war, die eben diese Gespräche führt und die da auch versucht eben konkreter auf bestimmte Punkte einzugehen, die vielleicht in solchen Videos auch nicht so zum Tragen kommen, weil das ist auch, was gerade noch fehlt in dieser, wenn ich es mal Szene nennen möchte, aktuell sehr viel, dass wir Videos haben, wo ein Standpunkt quasi verteidigt wird und ein anderer Standpunkt eben argumentativ sehr stark auseinandergenommen wird. Ist eine vollkommen legitime Herangehensweise, aber gerade diese Gespräche auch mit mehreren Leuten über verschiedene Themen, wo man einfach auch mal tiefergehender auf ein Thema eingehen kann und wirklich nachfragen kann, verschiedene Standpunkte abwägen kann, wo man Informationen erfährt, die in so einem Video vielleicht gar nicht drin sind, weil man sagt, okay, sie passen jetzt gerade nicht in die Argumentation rein oder so. Das fehlt momentan noch und da sehe ich euch als Kanal auf jeden Fall als so eine Art Vorreiter, der das quasi entsprechend hier auch etablieren kann. Deswegen, ich finde euren Stil dahingehend sehr gut und sehr nützlich und ich bin der Meinung, solltet es auf jeden Fall weiterführen und vor allem solltet ihr dementsprechend auch weiter eure Themenwahl so divers lassen und wirklich verschiedene Vertreter von allen Richtungen einladen, versuchen, die als Gäste zu bekommen, in so einem neutralen Rahmen zu befragen, zu verschiedenen Themen. Ich glaube, da kann sehr, sehr viel mit gewonnen werden. Also das wäre so meine Perspektive auf das, was ihr hier quasi macht. Ja, vielen Dank, das freut uns sehr. Ja, vielen, vielen Dank. Also du kannst auch kritisch sein. Also wir wollen jetzt, also wenn du einen Kritikpunkt hast, wir stehen auch für Kritik. Spontan, das Einzige, was mir einfallen würde, ist immer, wo man immer wieder Kritik üben kann, sind halt einfach so technische Kleinigkeiten zum Beispiel. Ne? Wenn man sagt, okay, man kann die Audioqualität immer verbessern, dass man da guckt, dass es eben dahingehend etwas besser ist. Ich habe den Vorteil gehabt, dass ich schon, bevor ich angefangen habe mit der YouTube-Sache, schon Audio-Equipment habe, weil ich eben auch vorher schon viel mit Audiotechnik und so gearbeitet habe. Das heißt, ich konnte da gleich auch für eine gute Audioqualität sorgen. Das ist das Einzige, wo ich immer sagen würde, da können generell viele Kanäle noch was verbessern. Das wäre jetzt bei euch auch so ein Punkt, wenn ihr euch Mikrofone zum Beispiel anschaffen könnt, wie teure wirklich Stimmaufnahmemikrofone, klar, ist eine Investition. Das würde ich jetzt einfach technisch noch sagen, könnte man verbessern, weil für mich ist immer eine klare Stimme, die man gut verstehen kann, die jetzt auch wenig Hintergrundgeräusche hat, die wirklich klar und deutlich aufgenommen wird, immer ein großer Vorteil, gerade bei langen Content, wo wirklich lange gesprochen wird. Aber inhaltlich würde ich da erstmal gar nichts sagen, wo ihr da was verändern sollt, macht erstmal so weiter. Und die technische Sache, da kann man dran arbeiten. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde. Das wäre jetzt eine konstruktive Kritik. Wenn ihr erst investieren wollt in wirklich Aufnahmemikrofone zum Beispiel, das wäre eine Sache, die würde ich dann angehen. Weil so Headsets, die ihr jetzt zum Beispiel habt, die haben natürlich immer dann entsprechend einen etwas schlechteren Klang, sage ich mal. Hey, wir haben da diese Anstecker-Dinger, also von daher, Das ist das Einzige, was wir genau, haben. Also ich hab halt so ein richtiges so ein Gesangsaufnahmemikrofon. Ich kenne mich mit diesen Steckern, das sind ja dann verschiedene Arten von Mikrofonen, nicht so sehr aus, aber das ist das Einzige, wo ich sage, okay, das ist auch eine Sache, solange der Ton verständlich ist und das eben gut rüberkommt, ist es vollkommen in Ordnung. Aber das wäre wirklich nur auf technischer Ebene, wo ich sagen würde, da kann man noch mal gucken. Aber da können wir uns auch noch mal privat drüber unterhalten, wenn ihr da irgendwie vielleicht noch mal Tipps wollt, was ich hier verwende und so weiter, dass man da noch mal guckt. Aber sonst inhaltlich weitermachen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Also, Dennis? Ja. Glaube ich, das machen wir jetzt. Verabschieden wir uns von unseren Zuschauern. Luft ist langsam aus, die Themen sind dünn. Es sei denn, die Zuschauer wollen noch irgendwas Bestimmtes wissen. Ihr habt jetzt 10 Sekunden Zeit. Nein. Irgendjemand? Doktorand und Smalltalkers, ein Traum wird wahr. Ein wunderschönes Schlusswort. Eines Tages kommt auch irgendwann der Drachenlord dazu. Ja, warum nicht? Ja, unbedingt Bescheid sagen. Also. Oh, absolut, das wird ein Fest. Nee, dann würde ich sagen, wenn wir das Gespräch, es sind ja schon 2 Stunden vorhanden. Mhm. Und ja, gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hatten, glaube ich, noch nie so viele Zuschauer. Und danke an den Dr. Rand. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder. Es war super, es war sehr, sehr interessant. Und wir wollten dich ein bisschen auspressen, weil du auch Naturwissenschaftler bist. Und ich interessiere mich sehr. Leider hatte ich nie einen richtigen Zugang zu Naturwissenschaften und freue mich immer dann auch, wenn jemand sich so ein Thema auskennt. Und das passt einfach sehr gut. Das heißt, wir konnten dich dann auch ausfragen zu sehr vielen, vielen Themen zur Biologie und Naturwissenschaften. Und Doc, hast du schon mal dran gedacht, einen Wissenschaftschannel einzurichten? Definitiv. Ich habe auch Videos geplant über verschiedene Themen aus der Wissenschaft, also gerade auch so wissenschaftliche Methoden und auch statistische Methoden, weil ich glaube, da ist bei vielen Leuten das Grundverständnis noch nicht unbedingt vorhanden. Ist ja auch verständlich, wenn man selber noch nicht durch den wissenschaftlichen Betrieb durch ist, dann hat man das in der Regel auch nur mal gehört. Und auch konkretere Themen zum Beispiel, die ich auch in meiner Doktorarbeit zum Beispiel behandelt habe, wo ich dann eher allgemein über Lernen und Gedächtnis war ja so ein wichtiger Punkt meiner Doktorarbeit zum Beispiel, so Sachen mal darüber zu reden und auch mal zu erklären, zu erläutern. Da ist mal der Punkt, wissenschaftliche Themen werden sehr schnell trocken Wenn man das nur erzählt, dann braucht man auch entsprechend schöne Animationen, am besten noch irgendwie schöne visuelle Darstellung. Ob ich das alleine stemmen kann, weiß ich noch nicht. Das ist aber eine Option, die da werde ich mal schauen. Wenn man das wirklich als eigenen Kanal aufmacht, dass man das vielleicht sogar als Kooperation mit jemandem plant, wo man sich so ein bisschen Arbeitsteilung machen kann. Weil da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man wirklich dann den Zuschauer quasi auch bei Laune hält, auch durch optische Möglichkeiten und nicht nur durch die Erzählungen, die man da vorträgt. Aber geplant ist es auf jeden Fall, aber es ist eine Sache für die Zukunft. Also es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich bin mir sicher, das wird eine ziemlich interessante Angelegenheit, wenn du ein Wissenschaftschannel einrichtest. Und gerade in Neurowissenschaften, es gibt so viele Leute, die sich dafür interessieren, aber nicht die Zeit haben oder auch nicht den Zugang. Also ich denke, das wäre wirklich, und wir haben im deutschsprachigen Raum, also im deutschsprachigen YouTube, so wenige gute wissenschaftliche Channels. Also wir brauchen da auf jeden Fall Leute wie den Doc, der das dann für uns einrichtet. Ja. Gut, ja, gut, alles gleich. Und dann fanboyen wir ein bisschen weiter, wenn wir offline gehen. Nochmal vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Jo. Vielen Dank. Und der Mitschnitt kommt auf jeden Fall gleich direkt hinterher mit einem schönen Thumb und so. Alles gleich. Ciao zusammen. Schönen Dank an alle. Ciao. Tschüss. Ciao.